Willkommen zum Abend Who's Afraid of Angst, der entstanden ist an Kooperation in gewisser Weise mit dem Werkleitz, Werkleitzgesellschaft für Kunst und Medien, die in dieses Jahr für ihr Festival das Thema gesucht haben: Angst. Angst hat große Augen oder so ähnlich, oder macht große Augen. Welches letzte Woche, also das Begleitprogramm wurde letzte Woche eröffnet, hat jetzt diese Woche auch nochmal einen kleinen Höhepunkt, und zwar im Löwengebäude mit Angst im Gespräch. Das ist am Donnerstag und am Freitag. Und wir haben sozusagen eine kleine Gegenveranstaltung, nicht zum DFG geadelten Projekt, was dort vorgestellt wird, sondern eher sozusagen die provinzielle Art, aber umso bunter. Ich begrüße freundlicherweise Bettina Radeisky, Sprachwissenschaftlerin aus Leipzig, da hat vieles schon mal mit Kovacs passiert. Ich begrüße Annette Krause, Literaturwissenschaftlerin aus Halle, Politikstudentin, und Herr Nell, Professor Nell, Komparatist, allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft aus Halle. Jetzt ist jetzt total blöd, aber wollt ihr denn nach vorne kommen? Ich sitze mal nicht an, das ist viel. Ja, man ist alles ein bisschen aus dem Stegreif, so wie die UFO-Universität selbst. Ganz kurz zum Thema Angst. Es ist ein Thema, was gerade sehr, sehr, sehr aktuell ist, was überall besprochen wird. Nicht ohne Grund wendet sich ein DFG-Projekt dem Thema zu, mit dem Forschungsnetzwerk Spielform der Angst. Ich habe drei Referentinnen geladen und gebeten, und die freundlicherweise gekommen sind, für lau, weil deren Arbeitsgebiete mehr oder weniger dort angesiedelt sind, wo Angst oder sowas, was Angst sein soll, auch vorkommt. Wir stecken hier ein etwas anderes Feld als Werkleitz, die eher im Bild und Bildmedien zu Hause sind. Wir machen hier ein bisschen Text, deswegen alles sind das Wissenschaftler aus philologischen Bereichen. Ja, vielleicht fangen wir damit an, dass jeder sich dem Publikum, ich kenne ja alle schon, vielleicht in zwei, drei Sätzen sich kurz vorstellt und wie man so positioniert ist. Also Annette Krause ist übrigens diejenige, die mit mir die Strichfassung von dem Roman gemacht hat, der gerade vorgetragen wurde. Ersten Satz schon zu dir. Ja, zur Charakterisierung vollständig ausreichend eigentlich. Also ich habe eigentlich mit der literaturwissenschaftlichen Arbeit mit Angst relativ wenig zu tun. Da interessiert mich eher Nation und Pop. Aber im Moment gerade ein bisschen mehr mit dem Werk von Juli C. Und dieser Roman Corpus Delicti, der eigentlich ursprünglich ein Theaterstück tatsächlich auch war, ist halt ein Ausdruck auch von dem erhöhten Interesse dieser Autorin, die zu den bekanntesten deutschsprachigen Gegenwartsautorinnen zählt, an dem Thema Angst, und zwar immer in Zuspitzung auf die Frage nach dem Thema Sicherheit. Das beschäftigt die Autorin sehr, das finde ich sehr spannend. Und für diesen Abend fand ich halt diesen Roman und die Fassung, die wir jetzt daraus gebastelt haben, einfach ganz witzig, weil die ausgewählten Teile ganz gut darauf aufmerksam machen, wie sowas wie eine Angst vor irgendwas erzeugt wird. Das ist natürlich eine literarische Form, und das ist eine Fiktionalisierung, spielt auch noch in der Zukunft, ist also auch total weit weg, aber im Grunde genommen ist das ja alles sehr, sehr nachvollziehbar, und keiner hat wahrscheinlich Schwierigkeiten, die Argumente von diesem komischen Drama zu verstehen, sondern die leuchten total ein, weil sie absolut das sind, was gängiger Diskurs ist im Moment. Eine vor allem medial erzeugte Angst, die total einleuchtend ist, absolut einleuchtend, und gegen die man erstmal irgendwie so gar nicht richtig was sagen kann, weil sie ja existiert. Und ich finde es halt ein ganz spannendes Thema, sich anzugucken, wie in der Literatur diese Strategien, mit denen solche Angst erzeugt wird, inszeniert werden. Darum dieser Text von Juli C. Das hat jetzt irgendwie gar nichts mit mir zu tun, aber naja. Ja, Herr Nell, versuchen Sie mal. Gut, also mein Name ist Werner Nell. Ich bin von Beruf sozusagen Soziologe und Literaturwissenschaftler, bin seit 1998 hier an der Uni in Halle. Und meine Aufgabe, Komparatistik, das heißt also vergleichende Literaturwissenschaft zu dem Schwerpunkt hier gehört auch so etwas wie vergleichende Europastudien, Deutschlandstudien und so weiter. Und da kann man schon sagen, das ist natürlich ganz klar, also was Sie auch gesagt haben, literarische Texte handeln oft von Angst. Man könnte sogar sagen, es gibt einen Impuls vielleicht zum Schreiben als Form sozusagen Angst zu gestalten, zu bewältigen, sich in irgendeiner Art und Weise mit Ängsten zu beschäftigen, die in Gesellschaften in einer bestimmten Art und Weise florieren, sich herumtreiben, in einer bestimmten Weise auch Gesellschaften belasten, der sich jetzt eben in einer bestimmten Weise mit Deutschland im Vergleich zu anderen Gesellschaften Europas beschäftigt hat, eine ganze eigene Sozialgeschichte, könnte man sagen, der Angst vor sich auch nochmal, die eben ein Grund dafür ist, dass die deutsche Geschichte so sich entwickelt hat, wie sie sich in den letzten 200 Jahren dargestellt hat. Das sind so Punkte, die mich ganz einfach interessieren, seit längerer Zeit einfach eben im Zusammenhang dieses Gesellschaftsvergleichs. Das heißt auch die Frage, wie gehen andere Gesellschaften mit Angst um, wie gehen andere Literaturen mit diesem Thema um. Für mich ist es sozusagen als Einstieg hier auffällig, ob ich als der Sprachwissenschaftlerin jetzt nicht wegnehme. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt, was ich sage. Also fürchten ist ein transitives Verb. Man fürchtet jemanden oder etwas. Und da könnte man sagen, wenn man also sagt, ich fürchte dies und das oder den, dann habe ich sozusagen mit diesem Satz auch sowas wie Subjekt und Objekt, und zwar im Wechselbezug. Also ich als Subjekt, das andere oder der andere als Objekt, aber auch umgekehrt im Spiegel dieses bin ich ein Objekt, der andere wird Subjekt. Das heißt, ich habe einigermaßen sozusagen gestaltbare Größen. Sich ängstigen ist ein reflexives Verb. Und in der Konsequenz könnte man vielleicht sagen, dass eben Angst auch ein sehr diffuses Gefühl ist und vor allem auch ein Gefühl, was sowohl eine Erfahrung darstellt, die sowohl, man könnte sagen, es darauf anlegt, das Subjekt zu entmächtigen, also im Prinzip Subjekt zu verlieren, Perspektive zu verlieren und umgekehrt natürlich auch genutzt werden kann, also das, was in dem Stück angesprochen wurde, sozusagen ein Subjekt zu dezentrieren. Das heißt also Menschen sozusagen aus ihrem Mittelpunkt ein Stück weit rauszudrängen, ein Stück weit auch, und das ist ja dann in dem Stück ganz deutlich, und ich glaube, das sind auch Befunde, die sehr also die sehr wichtig sind und die man schlecht eigentlich verleugnen kann. Wir sind schon in gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen eben daran gearbeitet wird, mit Hilfe bestimmter Programme diese Dezentrierung von Subjektivität auch weiterzuführen. Literatur, könnte man sagen, ist zumindest in einem Strang, also bei Judizee und bei anderen auch, darauf angelegt, da etwas dagegen zu setzen. Ob sie das kann und wie stark sie da ist, da habe ich sozusagen als Soziologe wiederum meine Zweifel, aber andererseits muss man sagen, es ist unbedingt nötig, dass es eben Ausdrucksformen gibt, dass es dann wiederum auch eine soziologische Begründung für Literatur oder für Kunst im weiten Sinn, weil sie eben eine Möglichkeit bietet, diese Art von Gestaltung auch anzusprechen. Naja, und in dieser Konsequenz könnte man sagen, ist natürlich schon auch so, dass diese, sagen wir mal, der Treib- oder Brennstoffangst, der in Menschen vorhanden ist, in jeder Art und Weise auch genutzt werden kann, um sie zu verhetzen, um sie in einer bestimmten Art und Weise vor ein bestimmtes Programm oder vor den Karren eines bestimmten Programms zu stellen, zu ideologisieren und so weiter. Und das wird ja nachher auch nochmal Thema sein bei den verschiedenen Kampagnen oder bei verschiedenen Thematiken, mit denen jetzt eben beispielsweise die Gesellschaft in Deutschland, aber jetzt gerade beim Islam, den ich ja so ein bisschen ansprechen soll, hier auch in europäischen Verhältnissen ja entsprechend dann tatsächlich auch bewegt, beziehungsweise eben Islam als so eine Art Bild benutzt, um eben entsprechend bestimmte Ängste anzusprechen, aber natürlich werden sie auch erzeugt. So viel vielleicht dazu. Was ist denn überhaupt, wenn ich jetzt noch was zu meiner Person sage? Problematisch eigentlich für ganz, ganz andere Anknüpfungspunkte sich anbieten. Nichtsdestotrotz, also ich bin Bettina Radajski, ich habe gerade promoviert. Und zwar zum Thema solchen Ängste und Diskurse. Und habe mich, also um das vielleicht irgendwie zu verallgemeinern, mit dem Phänomen auseinandergesetzt, wie kann das eigentlich sein, dass die Gesellschaft, die Leute eine und dieselbe Medienberichterstattung lesen, die eine Hälfte der Bevölkerung ihre Katzen zu Hause einsperrt und die andere trotz derselben Medienberichterstattung die ihre Katzen quasi frei durch die Gegend laufen lässt. Also gar nicht im Sinne von, da wird eine Kampagne von den Medien hochgezogen, die sagt irgendwie, Angst wäre jetzt das einzige Gefühl, was ihr kennen müsst angesichts dessen, was da wegen der Vogelgrippe oder anderen solchen passiert, sondern wie wird eigentlich aus so einem Virus, aus so einem solchen Gegenstand, ein gesellschaftlich relevanter Gegenstand und einer, der irgendwie das Potenzial trägt, Gefahr oder am Ende auch, wo ist die Beruhigung für irgendwas anderes darzustellen. Also vielleicht ganz grob dazu. So. Ja, ich bin der Moderator. Ein Nachschub noch kurz, es ist ja ein Podium, das heißt jetzt nicht, dass hier komplett nur referiert wird. Falls im Laufe des Abends Fragen kommen, wie gerade die Schauspielerin Millische nachgemacht hat oder vorgemacht hat, Hand hoch und sich ins Wort bringen. Bei Judith C. okay, jetzt aber bei, wenn es um den Islam geht oder um die Vogelgrippe, ist ja der Gegenstand der Angst ja schon sehr verschieden. Da kann man ja schon streiten, ob es die gleiche Evidenz hat. Wie würden Sie, Pernell, den Gegenstand, also Angst vor dem Islam oder vor dem islamischen Terror als Gegenstand, also ist er handfest, ist er, hat das Gründe, ist das begründet? Und vielleicht auch im Kontrast zu Bettina, ist das eine Hysterie? Gibt es da was? Ist das nur Konstrukt? Ich hatte ja gesagt, ich glaube, dass Angst sowas wie eine Art Treibstoff, auch ein Brennstoff ist. Also ich glaube schon, dass man vielleicht sagen kann, irgendwie Ängste gibt es, die sind irgendwie damit verbunden, dass halt der Mensch in der Evolution so geworden ist, wie er da steht. Das heißt, irgendwie da aufrecht, ziemlich allein, mit schwankender Balance, in irgendeiner Art und Weise ungeschützt. Das heißt ja, die Möglichkeit auch, sich vorzustellen, dass von hinten etwas kommt, das sind von den Seiten hier. Das heißt also vieles, was irgendwie die Miesmuschel, ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Ahnung von Biologie, aber ich stelle mir vor, dass irgendwelche Muscheln, Schnecken, dass die irgendwie an so einem Stein kleben und wenigstens zwei Seiten irgendwie in Sicherheit sind und noch zwei Seiten gucken müssen. Der Mensch steht halt sozusagen rundherum frei, ziemlich alleine da, ziemlich unsicher und er weiß oder sie, der Mensch weiß eben sozusagen um diese Unbestimmtheit. Von daher würde ich denken, ist eben dieses unbestimmte Gefühl, in Angst in irgendeiner Art und Weise zu leben, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz grundlegender Faktor, der da ist. Und man könnte vielleicht sogar sagen, Kultur, jede Art von Interaktionsform, jede Art von Gesellung, die Menschen im Laufe der Hunderte, Jahrtausende entwickelt haben, sind sozusagen ein Stück weit darauf angelegt, eben, sagen wir mal, zumindest diese Angst ein Stück weit lebbar zu machen oder fassbar zu machen, auch abzubauen. Aber das, was jeder kennt, dass man mitten in der Nacht irgendwann aufwacht und erschreckt sich über angesichts der Frage, wo bin ich überhaupt, das ist, glaube ich, ein sehr grundlegender Faktor. Okay, man schreckt ja nicht eine Nacht auf und sagt, huch, ich habe vom Islam geträumt. Ja, und damit ist sozusagen der nächste Schritt. Das heißt, jetzt würde ich gerne sagen, gibt es halt sozusagen historisch und in bestimmten Situationen, also in bestimmten Gesellschaften, werden halt sozusagen ganz bestimmte Thematiken virulent, also aufgenommen, die sozusagen diese Angst auch ein Stück weit bebildern können. Und das muss man wieder sagen, deswegen bin ich heute die Aufklärer, die da vorhin im Stück von Zehe angesprochen wurden, die hatten zeitlang die Vorstellung gehabt, durch sicheres Wissen und Aufklärung über die Mechanismen und Gründe von Angst wird die Angst verfliegen. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube im Prinzip, dass man tatsächlich eben diese Angst in Rechnung stellen muss und eben sehen muss, in welcher Art und Weise können Gesellschaften oder eben auch solche Diskussionsforen wie hier, auch der einzelne Mensch, auch jemand, der mit anderen Leuten zusammenlebt, wie lässt sich sozusagen in diesem völlig unüberschaubaren Feld von Angst eine gewisse Art von Rationalität, die ist dann eben auch, man kann sagen, könnte man sagen, so halb gut und halb schlecht weggekommen, aber eine gewisse Art von Vernünftigkeit ansprechen, inwieweit sind die Dinge begründet, wenn es um Angst geht, inwieweit sind sie nicht begründet. Und da könnte man zunächst mal sagen, der Islam, das ist so ein großes Feld, warum sollte man Angst haben? Also es ist dieselbe Frage, wer hat Angst vor dem Katholizismus, wer hat Angst davor, dass die Azteken, das ist, glaube ich, wenn sie davor Angst haben, genauso irrational wie beim Islam, aber die gibt es natürlich schon. Genauso kann man sagen, gab es in früheren Zeiten, hat man Angst vor den Jesuiten gehabt, also die Möglichkeit vor etwas Bestimmtes Angst zu haben, die ist mehr oder weniger zunächst einmal, man könnte sagen, unbestimmt da und kann halt entsprechend gefüllt werden. Aber ich würde jetzt nicht gerne sagen, dass das nur eine Konstruktion ist. Ich würde nicht gerne sagen, es gibt irgendwie 3, 4 Priester, die irgendwo sitzen und sozusagen diese Angstprogramme machen im Sinne dieser alten Priesterdruckstheorie, sondern es ist schon irgendwie komplizierter. Das heißt, aktuelle Erfahrungen von Menschen in Unsicherheit werden sozusagen, bieten sich an, um gebündelt zu werden mit bestimmten Bildern, die dann auch gesetzt werden. Aber diese Bilder werden dann von Machtgruppen, Interessengruppen, Medien und so weiter auch ganz bewusst genutzt, beziehungsweise eben auch in Szene gesetzt. Ja, dann trifft es ja komischerweise dann gerade zuhauf, ich meine, es ist ja nicht alles möglich im Gespräch, von dem man Angst haben muss, gerade den Islam sehr doll. Also wenn das so ein Grund ist, der vom Mensch, also ein Gefühl ist, ein Bedürfnis ist vom Menschen aus her, dass er Angst hat und er will ein Objekt der Angsterzeugung haben, also er legt es in ihm rein, dann müsste es ja alles Mögliche sein. Dann könnte es ja auch der Nachbar sein, der ist einfach näher, da muss ich nicht immer den Fernseher anschalten und lesen, sondern es trifft ja immer den Islam. Warum, oder nicht immer, das war jetzt übertrieben, warum gibt es, oder wie erklären Sie sich, dass das, dass der Mensch an seinem Bedürfnis nicht wahllos ist, sondern das ist dann halt... Ja, also die Bilder, in denen sozusagen diese Angst dann zum Vorschein kommt, auch zum Teil bearbeitet wird, zum Teil dann eben auch verstärkt wird. Diese Bilder haben bestimmte historische, gesellschaftliche Ursachen. Also wird halt entsprechend gesucht nach oder bieten sich ganz bestimmte Bilder an und in einer bestimmten Weise kann man sagen, das was im 16. Jahrhundert die Dunkelmänner waren, das was im 17., 18. Jahrhundert die Jesuiten waren, was dann die Juden wurden, was dann in irgendeiner anderen Weise andere, die Freimaurer zum Teil gewesen sind und so weiter in dieser Gruppe, gibt es dann eben natürlich auch die Vorstellung, dass es eben eine bestimmte Verschwörung gibt oder eine bestimmte Gruppe von Menschen, die uns zersetzt und die eben sozusagen einem bestimmten Programm folgen. Und das ist jetzt, könnte man sagen, jetzt, ich bin gar nicht so sicher, ob das so alt ist, aber vielleicht sagen wir seit 20, 25 Jahren, ist das halt zunächst einmal jetzt die Auseinandersetzung im Islam gewesen. Aber man muss auch deutlich sagen, da haben sich auch Verschiebungen ergeben. Das heißt also, da wo in der alten Bundesrepublik von 60er Jahren Italiener und Gastarbeiter sozusagen im Mittelpunkt von auch kulturellen Auseinandersetzungen standen, stehen halt eben seit einer längeren Zeit die Türken. Die Türken sind zum Teil überhaupt keine Muslime, trotzdem hat sich sozusagen eine gewisse Art von Engführung von Türke sein und Muslim sein ergeben. Und es hat sich auch, das ist ja auch wissenschaftlich ganz gut belegt, es hat sich im Laufe der letzten 10 Jahre, genau genommen könnte man vielleicht sogar sagen, seit 9-11, also seit 2001, diesen Terroranschlägen, hat sich sozusagen nochmal wieder eine Verstärkung insbesondere des religiösen Musters dargestellt. Dass in der Türkei weitgehend das Kopftuch verboten ist im Bereich der Universitäten, dass die Türkei ein laizistischer Staat ist, dass die Grundlage der Verfassung der Türkei die französische und die Schweizer Verfassung von 1922 sind. Das sind Fakten, die meisten Leute nicht wissen. Die meisten Leute haben die Vorstellung, dass so ein alter, also kann man immer bei so einer Diskussionsveranstaltung fragen, könnte man so ein Publikum fragen. Also in der Bundesrepublik ist bekannt, dass aktuell aufgrund der Frauenförderung immerhin 8% der Hochschullehrerinnen Frauen sind. Also von 100 Professoren sind 8 Frauen und 92 Männer. Das ist neu. Das war vor 10 Jahren, waren das noch 4 Frauen gewesen und 96 Männer. Wie hoch ist denn der Prozentsatz von Professorinnen in der Türkei? Ich will jetzt gar niemanden heran vorführen, aber es ist ganz klar, dieser Prozentsatz von Frauen, und zwar vor allem auch insbesondere in naturwissenschaftlichen Berufen, in Wirtschaftswissenschaften, in den harten Bereichen, also wo auch Geld verdient wird, ist seit den 60er Jahren 30%, 35% Frauen gibt es in der Türkei. Ministerpräsidenten, Präsidentin, die Bundesrepublik heute ist stolz darauf, die Frau Merkel als Kanzlerin zu haben. Es ist ganz neu, dass wir das haben. Die türkische Ministerpräsidentin ist 1972 dort Ministerpräsidentin geworden. Das heißt sozusagen diese Vorstellung, ein ganzes Land unter diesen einen Mantel des Islam zu decken, das hat was mit unseren Konfliktlagen in der Bundesrepublik zu tun. Oder es spricht eben dafür, dass die Funktion dieser Angsterzeugung vor dem Islam eine ganz andere ist und mit dem Islam an sich und dem Türken zunächst verdammt gar nichts zu tun hat. Das ist doch eine wunderbare Überleitung zu Bettina. Zu Fumigruppe. Das ist da auch nur... Kommt ja auch aus der Türkei. Nein, also das... Sagt man so. Ich habe die Überleitung konkret gemacht. Also weil der Diskurs ja auch so, die Medienberichterstattung ja auch so anfängt, dass es kommt aus Asien, das ist was Schreckliches und das wandert hier rüber und hat eigentlich gar nichts mit uns zu tun, aber... Ich würde noch mal anders anknüpfen an das, was gesagt worden ist, und noch mal einen Schritt zurückgehen. Also dass man sagt, Islam oder solche, dass das ein gesellschaftlich relevanter Gegenstand ist, das ist diesen Gegenständen überhaupt gar nicht zu entnehmen. Also ein Virus, das macht sich bei einem Einzelnen bemerkbar, indem es irgendwie krank wird, mit Fieber im Bett liegt, vom Arzt Medikamente kriegt und dann sieht es vielleicht auch noch, dass die Nachbarn auch krank werden oder wie auch immer, aber dass man das richtig als einen Gefahrgegenstand wegnimmt, der eine ganze Gesellschaft bedroht oder die ganze Welt am Ende bedroht, das ist nur, und jetzt gar nicht im Sinne von, das wollen die bewusst machen, das ist erstmal eine ganz banale Leistung, die Medien schaffen, indem sie das überhaupt thematisieren und zwar genau als solches, also als genauso wie den Islam. Das mit dem Pauschalisieren da ein bisschen blöd ist an der Stelle, dass das irgendwie eine Gefahr darstellt für die Menschheit, das geht erstmal über diese erste Leistung, diese Medien leisten. Und dann ist ja im Prinzip die spannende Frage, und wie wird das Ganze dann Welche Strukturen bekommt das? Welche Gründe werden dem untergelegt? In welches System wird das gesteckt? Was gibt es da für Folgen und Wirkungen oder Szenarien, die dann ausgemalt werden? Also richtig, bevor man sich immer gleich drauf stürzt, dass man das einfach nochmal festhält, dass Angst auslösen kann erstmal nur etwas oder das, was auch richtig gesellschaftlich zum Gegenstand und zur Betroffenheit oder für die Betroffenheit für alle quasi thematisiert wird. Egal, ob das jetzt richtig von der Interessengruppe gekiert wird oder eben auch nicht. Und dann, ich glaube, da geht es dann wieder auseinander mit der Seuche und mit dem Islam-Vergleich. Es hat ja bei der Seuche dann diese ganz merkwürdigen Eigenarten, dass wirklich alles in diesem Diskurs zu Angst und zur Vogelgrippe vertreten ist. Also man findet die Texte, die sagen, keine Panik, Hysterie ist völlig unangebracht, und man findet halt die Texte, die sagen, alles ist in Ungewissheit, und Pandemien, die stellt man sich eigentlich noch schrecklicher vor, als man sie sich vorstellen kann. Und für jeden Willen und für jedes Bedürfnis findet man dann erstmal denselben Text, und dann ist ja da quasi die spannende Frage zu stellen, wie das überhaupt funktioniert oder warum das so ist. Na, ein Beispiel, wie das funktioniert, also wie das dann im Nachhinein Legitimation erhält, war ja auch die erste Szene in der Lesung, diese komischen Wörter auf der Folie. Das waren ja alles Wörter, die im Grunde genommen ausgesagt haben, ich weiß gar nichts. Ja, also da ist zwar eine riesige Gefahr, aber das ist so die Behauptung, und wie die, also aus welchem berufenden Munde die jetzt erstmal formuliert wird, ist ja egal, solange sie erstmal gesetzt wird. Und spannend ist ja dann die Frage, wie wird die Behauptung, dass eine große Gefahr existiert, legitimiert, zum Beispiel in den Medien. Und das sind natürlich solche Sachen wie so Inszenierungen aller, das ist alles so chaotisch und hat überhaupt gar keinen Zusammenhang, den wir als Sicherheitsbehörde erkennen können, das macht es total gefährlich. Man könnte natürlich auch sagen, wenn das alles keinen Zusammenhang hat und überhaupt gar nicht zu erkennen ist, ist es vielleicht gar nicht da. Aber begründet wird natürlich das Gegenteil damit. Ja? Indem ich die Sache nicht erklären kann, ist sie umso gefährlicher und auch umso mehr vorhanden. Das ist ja eigentlich total skurril. Aber das sind so Legitimationsprozesse, die einsetzen und die dann anfangen, eigentlich erstmal nur Behauptung zu, mit Glaubwürdigkeit auszustatten und mit immer größerer Bedeutung, zumeist nur rhetorischer Art, aufzuladen. Ja? Also wenn die Unorganisiertheit einer Masse von Menschen das Problem ist, also das dafür spricht, dass diese Masse von Menschen ganz besonders gefährlich ist, ist das erstmal ja unerklärlich. Jeder Mensch würde sagen, komisch, ich würde denken, ein Netzwerk ist dann besonders gefährlich, wenn es besonders gut organisiert ist. Ja, wenn es sich irgendwie gut absprechen kann und gut und schnell Informationen austauschen kann. Und ich glaube, das trifft sowohl wieder auf den Islam als auch auf die Vogelgrippe zum Beispiel zu, oder die ganzen Sicherheitsgesetze werden damit auch legitimiert, dass man eben sagt, wenn was ganz Tolle überhaupt nicht klar erkennbar ist, dann geht von dem eine größere Gefahr aus als von Dingen, die klar erkennbar sind. Jeder, der sich das überlegt, sagt, komisch, spricht gar nichts dafür. Funktioniert aber als Argument für die Behauptung, dass es gefährlich ist. Und das sind, glaube ich, so die spannenden Sachen. Wie werden solche Geschichten wie der Islam ist gefährlich oder die Vogelgrippe stellt uns vor riesige Herausforderungen oder es war doch nicht nur die Vogelgrippe, es war doch noch irgendeine andere Krankheit. Schweinegrippe. Ja, also das greift alles unseren Volkskörper an. Und zwar in so einer Art also mit so einer Dimension, dass wir da jetzt wirklich ordentlich was machen müssen. Spannend ist hinzugucken, wie das begründet wird. Ich glaube auch, dass das ja übrigens der einzige Weg ist, hinzugucken, wie das begründet wird, um sich auch klarzumachen, wie merkwürdig da viele Sachen sind. Also und wie, ja, also wie schnell man sich auch Zeug einreden lässt einfach, ja. Na gut, ich glaube, insoweit gibt es dann auch so eine Art Vergleichbarkeit eben jetzt zum Beispiel von der Vogelgrippe oder von dieser Sicherheitswahn, von dem das Stück da gehandelt hat und eben auch, was der Islam darstellt, das hat halt eine Vorgeschichte. Das heißt, wir haben seit 300 Jahren Entwicklung zum Überwachungsstaat oder zum Vorsorgestaat, je nachdem, wie man das irgendwie übersetzen will, aus dem Französischen nennt. Das gibt es eben seit 200, 300 Jahren. Es gibt damit verbunden eben auch diesen Anspruch, der Staat kann im Prinzip der Staat hat die Aufgabe, Gefahren abzuwehren. Um Gefahren abzuwehren, muss er Sicherheit leisten. Diese Sicherheit muss er so leisten, dass die Bürger Vertrauen dazu haben. Und diese Linie ist um überhaupt erhalten zu werden, um sich durchsetzen zu können, auch natürlich Fälle, in denen der Staat eben zeigen kann, was er kann. Und das kann er eben entsprechend, wenn eine bestimmte große Epidemie oder sonst irgendetwas droht, da entsprechend dann mit Maßnahmen aufzutreten. Das kann man sagen, das Mediensystem hat wieder an der Stelle auch die Funktion, eben zu vermitteln, beziehungsweise eben von seiner Seite aus dann auch Unsicherheit sowohl zu propagieren. Es wird ja ständig berichtet, was noch alles geschieht. Also bei der Vogelgrippe kann ich mich erinnern, wird dann irgendwie abends in Tagesthemen, wird da ein Vogel gezeigt und hier etwas gezeigt und so weiter, sodass also ganz deutlich wird. Auch anhand von Karten, die Front rückt näher und genauso ist natürlich dann auch entsprechend, wenn Anschläge propagiert werden und so weiter. Und das hat immer so eine doppelte Seite. Das heißt, auf der einen Seite wird eben mit dieser weiteren Berichterstattung Unsicherheit erzeugt, es wird aber neuer Bedarf nach Sicherheit ebenfalls erzeugt. Und das spielt sich sozusagen aufeinander ein. Und das, was jetzt die UDC in dem Theaterstück da angesprochen hat, ist halt sozusagen das, was man eben in der utopischen Literatur auch sonst findet. Also der vollendete Sicherheitsstaat, beziehungsweise eben ein Sicherheitsstaat, in dem man eben diese eine Folie gezeigt wird, der Mensch, und wir sehen dann im Prinzip eben so eine Art Kessel, der da aufgeführt ist. Das heißt also, der Mensch muss abgeschafft werden, wenn diese vollendete Sicherheit vorhanden ist. Das ist natürlich auch nichts Neues, weil das wirklich sozusagen Teil der Utopien auch vom 19. Jahrhundert schon ist, aber es braucht halt die Thematiken und nicht, man könnte vielleicht sagen, im Spiegel dieser Epidemien oder im Spiegel dieser Auseinandersetzung mit dem Islam bearbeitet die Gesellschaft sozusagen ihre eigene Unsicherheit und Ängste und sie bearbeitet aber auch soziale Konflikte, die anders bearbeitet werden müssen. Das ist im Prinzip auch die Frage, wie weit ist denn Gesundheitsvorsorge überhaupt bezahlbar, wer soll sie bezahlen? Das heißt, also die gesamte Frage der Gesundheit, die ja für jeden Einzelnen wichtig ist, wird sozusagen gleich angeschlossen an die Frage Handlungsfähigkeit im Fall der Epidemie. Das heißt, da wird sozusagen ein Kurzschluss getroffen und genauso kann man sagen, ist natürlich ganz klar so, dass das zusammen Leben zwischen Menschen, die Leute interessiert, dass es verschiedenste Sorgen gibt um die Frage, kommen die eigenen Kinder in der Schule zurecht, gibt es die Arbeitsplätze, gibt es entsprechend Alterssicherung, gibt es überhaupt sowas wie Lebenssicherheit, und das wird dann im Spiegel der terroristischen Netzwerke, also passt in der Begriff ja sehr gut, wird das natürlich dann auch eben entsprechend bearbeitet. Zumal man eben beim Netzwerk, das habe ich eben gerade nochmal nachgeguckt, das in der Soziologie sehr schön sagen kann, das muss ich vorlesen, wie man da ein Netzwerk definiert, das von Netzwerken zu sprechen, setzt nur voraus, dass man es mit einem wie immer gearteten Einheiten zu tun hat, die in wie auch immer gearteten Beziehungen zueinander stehen. Das heißt, so ganz genau, das weiß man nicht, aber man hat eben von Netzwerk eine relativ klare Anschauung. Und das droht natürlich. Darf ich mal kurz was einwerfen? Na klar. Interessant wäre ja, wir haben ja alle Angst, was ist denn mit den Leuten, die keine Angst haben? Was haben sie denn dazu rausgekriegt? Warum reagieren die nicht? Gut, also ich bin jetzt vielleicht ganz große Enttäuschung hier in dem Rahmen sich breit macht. Ich habe nicht die Menschen auf der Straße untersucht. Also ich habe keine Umfragen gestartet und ich habe das Ganze, das hat mich im Prinzip gar nicht interessiert und nicht interessieren müssen für das, was ich da quasi untersucht habe, sondern im Prinzip auch nochmal, weil das mit dem Verarbeiten gerade angesprochen wird, das findet alles schon in den Medien statt. Also selbst einfach das Schreiben über das Gesundheitssystem, das Schreiben über welche Vorkehrungen, welche Masken kann ich treffen, das Psychologisieren der Angst als die reine subjektive Wahrnehmung der Leute und dann diese Bebilderung mit den Leuten, auf die Tauben schießen und so weiter. Das ist, man wundert sich, also dass die... Ich wurde gerade gesagt, dass du also gefragt hast, ob du ein bisschen lauter sprechen willst. Ja. Ich kann gut. Also eigentlich erübrigt sich die Frage, was ist mit den Leuten, die keine Angst haben, weil die kriegen so viele Angebote dessen, dass sie sich eigentlich... dass eigentlich alles schon getan ist und also bis hin zu dem Psychologisieren. Also dass man sagt, das ist eine Hysterie, das ist eine Panik, die sich breit macht. Das ist, und da weiß doch jeder, das kennt ja auch jeder, Medien übertreiben, Schlagzeilen wollen sie verkaufen und dieses ganze Zeug. Also das ist eher, werden immer die als die nicht normalen Fälle hingestellt, die dann tatsächlich am Ende der Vogelgrippe-Kampagne noch sagen, sie hätten da dann doch ein bisschen Angst vor dem Virus. Also ich weiß nicht, ob ich Ihre oder deine Frage richtig verstanden habe, aber das Die Medien bieten im Prinzip schon die ganze Verarbeitung von dem. Man braucht sich, kann sich einsortieren, wie man es gerade für schick oder für angebracht oder sinnvoll erachtet. Ja, aber es ist schon so, dass, dass ja schon bestimmte Leute, ich finde das schon wichtig eben, die Bedeutung der Medien in der Inszenierung von Angst, aber es reagieren ja wirklich eigentlich auch bestimmte Leute darauf. Also ich meine, weil jetzt auch so gesagt wird, okay, Medien inszenieren Angst, das kommt an bei der Gesellschaft, aber ich glaube, das Spannende ist schon, dass es eben auch nur bei bestimmten Leuten ankommt. Mit geringem Bildungsabschluss, mit geringem Einkommen, es ist eigentlich das Prekariat, das reagiert auf Angstszenarien oder das Stärke reagiert auf Bedrohungsszenarien. Also ich glaube, gerade was zum Beispiel so einen Sicherheitsaspekt angeht, ist das genaue Gegenteil der Fall. Da ist garantiert der super hochgebildete Computertechnologe viel, viel überzeugter davon, dass man das mit den Daten irgendwie alles total durchlässig machen muss, wegen der Bedrohung, die ja ausgeht davon, dass alle einen Computer haben und so weiter und die sich ja auch vernetzen. Ja, dieses Netzwerk, diese Losen da. Da würde jeder, also das glaube ich, stimmt schlicht nicht, dass das das Prekariat ist, auch wenn ich sowieso nicht so genau weiß, was das sein soll. Aber ich glaube, es ist nicht so leicht zu sagen, die Leute, die jetzt nicht so einen hohen Bildungsgrad haben, fallen da schneller drauf rein, weil Bettina sagte ja auch gerade, es ist ja wurscht, ob man, also ob der Diskurs dir erzählt, warum das mit der Vogelgrippe eine doofe Hysterie ist, auf die Dummen reinfallen. Oder warum das mit der Vogelgrippe echt eine große Gefahr für den Volkskörper ist, die da auf uns zurollt. Sie bieten ja eben alle Bereiche an, alle Positionen bieten sie an und jeweils eine bestimmte Interpretation und eine Einordnung, die man dann da vornehmen kann. Also es ist ja nicht so, dass, also gerade bei diesen Strategien der Angsterzeugung vor so Dingen, die die Gesellschaft angreifen, da geht es ja nicht um irgendwas, da geht es ja nicht darum, in dir eine Angst zu erzeugen, dass du morgens vom Auto überfahren wirst, wenn du über die Straße gehst, sondern es greift ja viel mehr an, den großen Volkskörper halt. Ja, aber ich meine jetzt, wenn man jetzt auf das, was Herr Nell gesagt hat, eingeht und sagt, dass eben Ängste entstehen, wenn man das Gefühl hat, aus seiner Mitte gerissen zu werden und wenn Angst auf einem bestärkten Gefühl von Unsicherheit beruht, dann kann man eben auch argumentieren, dass die Menschen in prekären Lebenslagen, wir können es auch so ausdrücken, eben verstärkt auf Angst reagieren, verstärkt auf Angstszenarien reagieren. Leute, die eh schon nicht in ihrer Mitte fest sind, nehmen jeden Wandel und jede mögliche Bedrohung natürlich viel stärker wahr. Also vielleicht nur ganz kurz, also beim solchen Diskurs stimmt das auf alle Fälle nicht. Also das ist nicht das Prekariat. Es gibt ja Bücher, die diese Umfragen geleistet haben und es gibt auch die Medien, die diese Umfragen geleistet haben. Da gibt es das einfach nicht, dass das Prekariat Angst hat und das andere nicht. Also das liegt zum einen an dem, dass du selbst wenn du dich nicht irgendwie unsicher fühlst, also von so einem Virus, wenn eine Pandemie eintritt, kannst du dich nicht mit Geld oder Job oder Gesundheit oder irgendwas absichern. Also das gibt diesen Automatismus, dass man sich unsicher fühlt und dann empfänglich ist für angsterzeugende Medien, der fand da nicht statt. Meine ich auch nicht, dass es den gibt. Ich glaube, man muss auch vielleicht auch nochmal differenzieren. Also zum einen glaube ich, also das wäre jetzt ganz falsch, aber ich habe jetzt gerade auch mal geguckt, die Diskussion hat auch nicht das Ziel, zu sagen, es lohnt sich, keine Angst zu haben. Oder es wäre richtig, wenn alle Leute keine Angst hätten. Sondern Angst ist tatsächlich meiner Meinung nach sowas wie eine Art Grundgefühl. Es ist auch klug, Angst zu haben in bestimmten Situationen. Es ist vernünftig, sich umzuschauen und so weiter. Also es gibt viele Aspekte, die da eine Rolle spielen, die auch einfach begründen, es gibt eben Angst. Das, was, wenn jetzt die Frage ist, wer denn sozusagen so sehr von seiner Angst geplagt, dass er zum Beispiel unvernünftig handelt oder dass er eben anfällig ist, um bestimmte Angstprogramme zu übernehmen oder eben sich auf Feindbilder hetzen zu lassen und so weiter, dann muss man auch wieder sagen, dass es nicht so, dass man sagen kann, das ist eine ganz bestimmte gesellschaftliche Gruppe allein, sondern es sind halt verschiedene Muster, in denen unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen bewegt werden. Also gerade jetzt mal um im Islam zu sagen, also gebildetere Leute sind keineswegs dagegen immun, islamfeindlich zu sein, die haben halt andere Argumente und andere Befunde. Das heißt also, die Zeit oder Spiegel ist keineswegs weniger islamfeindlich. Im Gegenteil, man könnte sogar sagen, der Spiegel ist ein ganz zentrales Medium, um Islamfeindlichkeit zu verbreiten und auch zu erzeugen. Und der Spiegel wird eben jetzt nicht von denselben Leuten unbedingt gelesen, die Bild-Zeitung lesen. Also man kann es in der Bild-Zeitung entsprechend finden, aber solche Kampagnen werden eben mit unterschiedlichen Mustern entsprechend geführt. Das, was man vielleicht sagen könnte, ist, wenn es um die Frage geht, wie ließe sich denn einigermaßen, sagen wir mal, so vernünftig mit Angst umgehen, dass sie nicht überschwappt oder dass sie nicht sozusagen die Verhältnisse verzerrt, dann könnte man fragen, was sind sozusagen die Reservoire oder die Vorräte auf die Menschen aufbauen. Und da spielt sicher eine Rolle, ob man das Gefühl hat, sozusagen in seiner Mitte, aus der Mitte gerissen zu sein. In der modernen Gesellschaft hat jeder das Gefühl und muss es haben, weil die Gesellschaft lebt davon, dass ständige Bewegung gefordert wird. Könnte man sagen, Bildung, Zugehörigkeit zu einer Familie, ein Selbstvertrauen in die eigene Erfahrung, das Gefühl, selbst auch etwas bewirken zu können. Also der alte Konformismus, beziehungsweise von der alten Frankfurter Schule erforscht, die sogenannte F-Skala, dass da jemand sagt, ich habe immer das Gefühl gehabt, mir ist immer alles zugestoßen. Ich konnte nie das Gefühl haben, mal selbst etwas entscheiden zu können. Ich bin immer nur Objekt gewesen sozialer Prozesse, angefangen von der Umstellung, dass die Wohnung gekündigt wird, bis sonst wohin. Wenn diese Erfahrungen sozusagen einen Ausschlag geben, dann ist die Gefahr sozusagen unaufgeklärt, einfach nur Objekt, sozusagen Billardkugel unterschiedlicher Billardspieler zu werden, die eben sozusagen mit meiner Angst dann ihr Spiel spielen, die ist größer. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, es sind eben dann unterschiedliche Facetten, die eine Rolle spielen. Man könnte jetzt auch nicht sagen, Bildung immunisiert gegen Angst, sondern es ist dann tatsächlich sozusagen meiner Meinung nach eine Koppelung von Lebenserfahrung, von Zugehörigkeit, also die Erfahrung auch mit anderen Menschen gemeinsam zu leben und auch mit denen verbunden zu sein. Das ist meiner Meinung nach vielleicht auch ein vergleichsweise wichtiger Punkt. Der alleine, also das, was ja Günter Anders die Masseneremiten genannt hat, also der alleine sozusagen zu Hause vom Fernseher sitzt und nur ständig mit Horrornachrichten konfrontiert wird, hat es schwieriger sozusagen sich zu entziehen, als derjenige, der eben sozusagen nochmal in der Welt lebt, die er mit anderen teilt. Anita Wuttke, bitte. Ja, und zwar, also ich will nochmal ganz viele Schritte zurückgehen. Und zwar bezieht mich von Tina Radetzky das Ergebnis der Doktorarbeit. Ich wollte wissen, und zwar hatte Herr Nell vorhin die These aufgestellt, dass es quasi die Handlungsfähigkeit der Regierung oder der Nation oder des Volks im Falle einer Epidemie befragt wird in den Medien. Stimmt das? Was war deine Fragestellung und was hast du rausgefunden? Magst du es genauer fassen? Oder also, weil das hat, also, weiß ich nicht, anfangen soll. Also erstmal ganz formal oder methodisch gesagt, hat man erstmal die Mechanismen oder die Argumentationsweisen und die ganzen Strukturen, wie dieses Thema Vogelgrippe überhaupt aufbereitet wird in den diversen Medien, wie das überhaupt zu einem gesellschaftlichen Gegenstand gemacht wird. Also da kann ich jetzt im Prinzip auflisten, ich weiß nicht, ob das so spannend ist, aber das, ein paar Sachen sind ja auch schon gefallen, dass man einmal sagt, das betrifft uns alle, oder dass man sagt, das wird psychologisiert und das ist ein ganz ungewisses Phänomen, vor dem die Naturwissenschaft scheitert, oder man zieht es über die ganze Welt und sagt, eigentlich ist es ein asiatisch-türkisches Problem und nur weil die geschlammt haben, sind wir da überhaupt damit betroffen. Also erstmal, ein Großteil der Arbeit geht darüber, dass man das nachzeichnet, und zwar anhand dem, wie sie es, weil sie schreiben ja nicht rein, habt Angst oder habt keine Angst, sondern wie sie es selber thematisieren, inszenieren oder wie auch immer man das nennen mag. Und der zweite Teil, der bringt das halt nochmal in einen Zusammenhang. Also dass man sagt, das, auf der einen Seite findet man die ganzen Momente der Angsterzeugung. Oh Gott, ein ungewisses Phänomen, man weiß nicht, wie es ausgeht. Gleichzeitig leisten die Medien immer auch schon die ganze Bewältigung dazu, indem sie ewig drüber reden, indem sie sagen, du bist nicht allein, sondern wir sind alle davon betroffen. Also dieses ganze Zeug, das ist ja jetzt auch schon ein paar Mal genannt. Und dann, im Prinzip so. Also erstmal, dass man sagt, das so passt das eine zum anderen, beides existiert gleichzeitig, und zwar in genau der Art und Weise, wie sie sich dann, ich muss immer sagen, wie sie sich der Sprache bedienen, wie sie sich quasi, wie sie das einleuchten machen wollen, was sie da, wovon sie glauben, das wäre gesellschaftlich relevant. Meine Frage ist dann letztendlich, ist es überhaupt angebracht, so etwas in, also Medien, da gehe ich jetzt davon aus, dass du Tageszeitungen, Fernsehen untersucht hast, ist es da überhaupt angebracht oder wäre es nicht, irgendwie so eine Art wäre nicht die Krankenkasse dafür zuständig, zum Beispiel. Dann so eine Art Rundblatt zu schicken, ja, so und so. Gibt's ja auch. Also schließt sich ja gar nicht aus. Also ist gar nicht, in dem Fall auch gar nicht. Die Medien selbst veröffentlichen ja die Seiten, an die du dich wenden sollst, ans Robert-Koch-Institut, an die, meinetwegen auch an die Krankenkassen, das wird ja alles veröffentlicht. Die Zeitschrift, die naturwissenschaftlichen, medizinischen Zeitschriften, du kannst ja alles, darfst du ja suchen, wonach du Lust hast, in dem Fall. Also weil irgendwie hört es sich so an, als ob das so eine Art Diskurs um nichts ist. Also um ein Diskurs, der von irgendwas, also der quasi relevante Themen einer Gesellschaft behandelt, um einen Gegenstand, der Nein, die Frage ist eigentlich ganz schlicht und das ist nicht, das ist ein Missverständnis, wenn man sagt, das ist nichts. Wie wird aus einem für den normalen Menschen unsichtbaren Gegenstand ein gesellschaftlich relevanter, der auch noch das Potenzial trägt, Angst zu haben? Welche Schritte sind dafür nötig? Wie wird das gemacht, dass man sagt, aha, Vogelgrippe, da kenne ich mich aus. Und ist das so ein Gegenstand? Nein, beispielsweise. Ich kann das nicht. Das ist meine letzte Frage. Ich weiß gar nicht, wie man das ganz kurz beantworten soll. Also einfach darüber erstmal, dass es thematisiert wird als etwas, das geht alle was an. Und dass man alles das, was dieses Vogelgrippe-Virus mit sich bringt, als eine gemeinsam zu bewältigende Lage, Problemlage darstellt. Das ist ja ganz, ganz simpel. Also man soll das Urteil teilen, dass die Medikamente begrenzt sind, dass der Impfstoff begrenzt ist für den Fall, dass die Pandemie eintritt. Und so weiter. Also dass man, also dieses ganze, wie soll man sich das Virus denken, wenn es dann zur Pandemie kommt? Oder wenn es nicht zur Pandemie kommt, dann weiß sowieso jeder hierzulande, das war alles nur Panikmacher. Genau das, und das darfst du dir auch denken. Ich glaube, das Problem ist wirklich, dass die Bereitschaft oder die Möglichkeit zur Panik ist ja auch gegeben. Also wenn wir jetzt mal letztes Jahr die Schweinegrippe denken, dann war es ja auch hier zum Beispiel innerhalb der Uni so, dass ab einem bestimmten Punkt alle 2 Tage eine E-Mail kam von Gesundheitsstelle, also Betriebsärztin, mit genauen Vorschriften, Hände waschen und dies und das und so weiter tun. Es gibt Warnungen davor, es gibt Entwarnungen. Man kann jetzt nicht sagen, die Betriebsärzte haben diese Epidemie gemacht, sondern die haben im Prinzip reagiert darauf, dass auch die Mitarbeiter und die ganze Öffentlichkeit selbstverständlich verunsichert waren, sich Gedanken gemacht darüber gemacht hat, was würde denn passieren, wenn? Und das ist, glaube ich, etwas, was sozusagen Gesellschaften grundsätzlich natürlich auch irgendwie als Hintergrund haben. Man hat eben dieses Problem, was würde passieren, wenn? Und dann gibt es sozusagen Möglichkeiten, das sozusagen eher begrenzter darzustellen, oder es gibt die Möglichkeit, das sozusagen in Richtung Entgrenzung und, sagen wir mal, irgendwie absoluter Gestaltungsfähigkeit des Staates, so ein Absolutheitsanspruch auch, also was im Gespräch auch, also im Theaterstück kurz angesprochen wurde, der Tod soll ausgeschlossen sein, also dieses Schild wird am Anfang abmontiert, dass das Leben möglicherweise zum Tode führen kann, das will keiner mehr wissen, sondern wir haben eben dann sozusagen diesen Anspruch darauf, der Staat soll uns garantieren, dass wir durch diese Epidemie oder Bedrohung ohne Probleme durchkommen können. Das ist ein Wahnsinn, weil das kann niemand garantieren, trotzdem wird es erwartet und es wird dann auch, muss man wiederum sagen, von Medien zum Teil eingefordert und von Politikern oder sonstigen Beauftragten, auch von der Bevölkerung selbst wieder, ebenfalls auch zum Teil versprochen. Das wird eben dann gesagt, es gibt keine Gefahr, wir können das garantieren und so weiter. Und da kommt ein Kreislauf zu Wege, wo ich eben glauben würde, dass die normale Lebenserfahrung und der einigermaßen normale Menschenverstand einem sagen kann, jawohl, es gibt dieses Risiko und ich werde mit diesem Risiko leben müssen. Ohne dass ich jetzt jemanden dafür in Anspruch nehmen kann, der mir bestätigt, dass es nicht existiert oder dass alles im Griff ist. Also, was mich auch interessiert ist an Angst, ja, also es wird ja immer wieder gern gesagt, jetzt wenn man so redet, die wollen uns Angst machen, man will uns damit steuern und so weiter und das Ganze ist nicht nur ein willkürlicher Prozess, sondern es wird injiziert und es wird damit irgendwas beabsichtigt. Ja. Kann man behaupten, sowas passiert in Deutschland bewusst gesteuert? Die Angsterzeugung, meinst du? Ja, Angsterzeugung, ja. Bevölkerung steuern mit Angst. Macht das die Politik in Deutschland? Steuert die ihre Bevölkerung mit Angst? Ja, in manchen Bereichen kann man das sogar zeigen. Also ich habe jetzt gar nicht die Zahl raussuchen. Vor zwei Jahren ist eine Berichterstattung gewesen, sehr groß aufgefahren, zwei türkische Schüler, die an irgendeiner Berliner Hauptschule irgendjemanden da zusammengeschlagen haben und das unter der Überschrift, die Zahl der Gewaltdelikte mit Migrationshintergrund, wie das so schön heißt, steigt. Ist rapid im Steigen begriffen. Man hat das nachgerechnet, das waren zwei Fälle von 849 Fällen. Und wer hat das rausgebracht? Die Medien haben darüber berichtet, also verschiedene Zeitungen. Die Berechnung ist jetzt hier in so einem Band drin, der gerade vor ungefähr 8 Wochen erschienen ist. Aber kann man natürlich ein anderes Beispiel, um das zu sagen. Das haben viele ja auch gelesen, vor vielleicht 2 Monaten. 95.000 Fälle Missbrauch, Betrug bei Hartz IV. Das war die Schlagzeile in der Bild-Zeitung gewesen. 95.000 Betrugsfälle bei Hartz IV. An der Stelle kann man wirklich sagen, es ist nützlich, rechnen zu können, es ist nützlich, auch etwas zu wissen. Es gibt 6,8 Millionen Menschen, die im Hartz IV, also im SLGB-2-Bezug sind, die also sozusagen Hartz IV-Fälle sind. Wenn ich von 6,8 Millionen 95.000 ausrechne, bin ich bei 1,5%. Das heißt, genau genommen kann ich eben sagen, heißt das 98,5% der Menschen, die im Hartz IV-Bezug sind, machen keine Betrügereien, hier läuft alles ganz normal und so wie es soll. 1,5%, das ist Standardabweichung, da müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Das kann man rechnen. Und genauso ist es im Prinzip so, dass natürlich mit Zahlen zur Gewaltkriminalität von Jugendlichen, mit Zahlen zum Missbrauch von Asylbewerbern und so weiter sehr bewusst Politik gemacht wird. Es wird auch Stimmung damit erzeugt. Es wird auch damit verkauft, ganz einfach. Das heißt, also bestimmte Medien leben auch davon, eben entsprechende Berichte zu präsentieren. Man kann jetzt nicht gut sagen, die Politik, die Regierung, das Volk oder wer immer, sondern es sind eben verschiedene Interessengruppen. Und da wir eine offene, freie Gesellschaft sind, was ich ja hier jetzt auch nutze, lohnt es sich, das auch entsprechend zu thematisieren und zu kritisieren. Also dann ist es eigentlich eine Vertrauensfrage. Also wenn mir bestimmte Sachen zugespielt werden, beziehungsweise mir wird Information angeboten, ich kann dann wählen, ob ich die annehme, oder wenn ich dem misstraue, könnte ich auch sagen, ich recherchiere das nach, ich gucke, ob das stimmt, bin ich dann gleichzeitig gegen diese Angst gefeit, oder ist es einfach, wenn ich darauf in diesem Moment nicht einspringe, ist es dann halt irgendwas anderes? Also wenn quasi das gerade nicht funktioniert, dann das nächste Mal eine andere Nachricht? Ich hätte gesagt, das hängt ein bisschen davon ab, wie man sich selbst fühlt. Also es gibt, das wurde ja vorhin auch schon mal angesprochen, was mit Menschen, die weniger Angst oder gar keine Angst haben. Wie gesagt, ich glaube im Prinzip, dass es auch vernünftig ist, Angst zu haben. Dass es Situationen gibt, in denen es sehr klug sein kann, vorsichtig zu sein und nicht sich sozusagen auf alles Mögliche zu verlassen. Aber Vertrauen ist halt sozusagen abhängig auch von dem Verhältnis zu sich selbst und zu anderen, mit denen ich lebe. Und das war jetzt also da die Frage mit den Katzen bei der Krippe da. Man verlässt sich dann mehr oder weniger darauf, aufs eigene Gefühl, auf das, was man selbst recherchieren kann, was aber auch falsch sein kann. Ja, aber eben, genau. Also wenn, das ist ja die Frage, habe ich denn überhaupt die Wahl, selbst wenn ich misstrauisch bin? Ja. Könnte ich ja vielleicht gar nicht sagen, ob ich in diesem Moment genau wie sind allgemein nicht. Ich glaube, es geht relativ wenig darum, ob das eine Strategie ist, die in mir persönlich das total konkrete Gefühl vor der Bedrohung durch den Islam zu erzeugen. Das ist ja hanebüchen. Kein Mensch steht da rum und sagt, Mensch, ich fühle mich so bedroht permanent vom Islam als solch. Es geht nicht um die Angst des Einzelnen. Es geht auch nicht darum, ob du jetzt die Schlagzeile liest, die Gewalt unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund steigt total und deswegen daraus schlussfolgert, sind ja eben ein bisschen viele hier. Das ist ja Quark, es geht ja um einen Angriff gegen den Volkskörper. Ich sage mal dieses blöde Wort, aber ich glaube, man muss sich auch nochmal klar machen, dass diese Angst, über die wir reden, nicht so eine Angst ist vor Spinnen oder so. Klar hat ein Mensch wahrscheinlich Angst vor irgendwas und selbst da, wir haben das schon mal versucht, auseinanderzuklamüsern, wo man endet, wenn man versucht zu sagen, was ist denn eigentlich Angst? Diese ganzen diese ganzen Diskurse gehen ja davon aus, dass es sowas wie eine Angst überhaupt erstmal gibt. Das könnte man ja schon mal hinterfragen. Man könnte ja wirklich erstmal die Frage stellen, stimmt das eigentlich, dass alle Angst haben vor dem Islam? Das wird permanent behauptet, es wird permanent legitimiert durch allen möglichen Kram, durch Begründungszusammenhänge, die plausibel sind oder nicht plausibel sind, die die unterschiedlichsten Bevölkerungsschichten ansprechen, die jedem die Möglichkeit geben, sich irgendwo einzuklinken. Kein Mensch fragt mehr, ob das tatsächlich zutreffend ist, dass es eine gesellschaftliche Angst vor dem Islam gibt, der man jetzt ordentlich mal begegnen muss, weswegen man Sicherheitsgesetze installieren muss, die online durch Leuchtung von Computern möglich machen und so weiter. Es wird ja alles begründet mit diesem, weil da eine große Gefahr besteht. Aber besteht die? Ich weiß das nicht. Ich glaube das auch nicht, aber ich will mal darauf aufmerksam machen, dass es nicht um diese Form von Angst geht, also um die Angst vor Spinnen oder nee, dass das ich ausrutsche. Das habe ich auch gar nicht gemeint. Mir war das schon klar, aber wenn ich Zeitung oder Medien konsumiere, dann habe ich ja die Wahl, ob ich ganz bereitwillig der Zeitschrift oder dem TV-Sender oder was auch immer glaube. Oder ich halt sage, ich hinterfrage das nochmal, weil mir ist das alles so ein bisschen suspekt. Aber selbst dann sind wir ja schon zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wer weiß, was mir dann irgendwo anders als Alternatividee irgendwie angeboten wird. Das glaube ich im Übrigen nicht. Also ich glaube im Übrigen, man kann relativ gut nachrecherchieren und sich relativ klar durch vernünftiges Nachdenken selbst machen, dass bestimmte Begründungszusammenhänge schlicht Hanebüchen sind. Das ist ja klar, das einfach der gesunde Menschenverstand, auch wenn das jetzt ein bisschen belastete Vokabel durch die Lesung ist, ja. Aber ich meine, dass Chaos in der Struktur nicht zwingend darauf hinausläuft, dass die chaotische Struktur existiert und mich angreift, das ist ja klar. Also es ist nicht so, dass jeder jetzt irgendwie der Situation ausgesetzt ist und sich nicht informieren oder nachdenken kann. Also nachdenken kann ja jeder. Also. Ja. Was sind, also Herr Nell, Sie haben die Statistik angesprochen, auf die man ordentlich gucken muss. Der Roman sprießt ja davon. Du hast es auch schon angesprochen. Was sind die, also jetzt gehe ich wieder einen Schritt zurück. Was sind die Argumentationen oder sprachlichen Mittel, argumentativen Mittel, die Sie jeweils in Ihrem oder Ihr in eurem Korpus gefunden habt, die sowas wie Angst erzeugen sollen oder darauf verweisen, dass es irgendwie rechtens ist, jetzt mal die Hose vorzuhaben? Ich habe das jetzt schon so viel gesagt. Also das war, glaube ich, auch relativ plakativ in dem Stück, was das für Prinzipien sind. Also alles, was irgendwie ein Gefühl von ich blick das nicht erzeugt, ja, also ich steige nicht durch. Aber der Roman hält ja schon von einer relativ, also es gibt ja größere Passagen auch im Roman, die zum Teil hier auch schon wiedergegeben wurden, die ja sukzessive von einer Prämisse ausgehen, zum Beispiel, ja, der Mensch ist schmerzvermeidend, also es ist ein Ding im Leben, was er versucht zu umgehen, das ist Schmerz. Und das ist die Grundprämisse, und wo dann Stück für Stück das alles aufgebaut. Ist ja auch eine Art von Argumentation. Mhm. Gibt es noch andere? Nee, das war die einzige. Ich überlege laut mit dir zusammen. Naja, es ist zumindest die, auf der das gesamte Prinzip dieses Typen basiert. Ja? Und wenn man diese Grundprämisse nicht teilt, dann kann man das sein System angreifen. Sobald man sie teilt, ist es nicht mehr angreifbar, was ja im Übrigen auch der Grund dafür ist, warum das nicht so ganz einfach ist, also warum es eben funktioniert, warum Sicherheitsgesetze funktionieren, warum nahezu erzeugter Zwang, sich impfen lassen zu gehen, wo jetzt schon der ganze Impfstoff gekauft ist, kann ja nicht verfallen, warum das funktioniert. Ja, funktioniert ja. Gehen die Leute impfen, weil es ist ja sonst raus ist schon wieder Geld. Also, ich will damit nicht sagen, dass man diese Mechanismen total einfach hintergehen kann oder an denen vorbeigehen kann. Die sind jetzt nicht so super simpel. Also, sie sind eigentlich total simpel und dennoch funktionieren sie super gut. Das ist irgendwie auch der große Mist, ja. Also ich denke jetzt gerade an ein Vorgespräch, was Sie hatten. Über diese Redewendung zum Beispiel getrennt sein. Das ist ja auch ein Argumentationsbaustein. Ja, man könnte vielleicht fünf Punkte, aber in aller Kürze, man könnte sagen, erstens ist, glaube ich, so, das kennt die ältere Generation noch, da haben die Großeltern noch davon erzählt, das kam in der Nazi-Zeit, kommt noch vorher, der Russe oder der Ivan, der Franzose. so in dieser Art und Weise zu sprechen, so ist auch der Muslim. Das heißt also sozusagen das Zurechnen von, ich glaube, insgesamt 800 Millionen Leuten unter die Perspektive der Islam. Das ist schon mal sozusagen eine erste Operation, mit der eine Nachtherde angerichtet wird, in der alle Katzen noch grau sein können. Also das ist im Prinzip etwas, was richtig einen Blick zur Differenzierung verstellt. Das Zweite, was eine Rolle spielt, ist, also ich folge jetzt mit drei Punkten dem Jürgen Link, das ist Literaturwissenschaftler, Humanist aus Bochum, der mal irgendwann so einen Aufsatz geschrieben hat, wie heißt das, der Ehre Saddam setzt seinen Krummdolch an meine Gurgel. Jetzt muss man dazu sagen, auch das wieder interessant, das ist ein Zitat aus der Zeit, oder keineswegs aus der Bildzeitung, was da zitiert wird. Und der nimmt drei Operationen. Das erste ist im Prinzip, um eben diesen Islam zu konstruieren, muss ich im Prinzip ein Charakterbild schaffen. Also erstmal die erste Operation wäre gewesen, Islam überhaupt zu behaupten als den Islam, also als einen monolithischen Block. Zweitens müssen Charakterbilder her. Dazu passt damals Saddam Hussein, heute passt dazu Osama Bin Laden oder sonst irgendjemand, der da im Fernsehen sitzt mit dem Rauschebart, mit entsprechender Fremdheit, mit dem Kaftan. Der Kaftan ist doch schon in der älteren Literatur. Er war im 19. Jahrhundert das Zeichen der Juden gewesen, also dasselbe Verkleidung, wie an Khomeini angehaftet wird. Das sieht man auf den Karikaturen 1828 im antisemitischen Bereich. Das heißt, dass hat sich sozusagen ganz sehr viel geändert, also Charakterdarstellung. Das Dritte ist dann im Prinzip die Entsubjektivierung der ganzen Sache in Richtung dahingehend, dass sowas wie ein Kollektivsymbol genutzt wird. Also zum Beispiel Seuche, die Spinnen, Ratten und Mäuse, das Netzwerk, also wo sozusagen eben keine Einzelheiten mehr vorhanden sind, sondern allgemeine Bedrohungen eine Vorstellung darstellen. Dann viertens im Prinzip ein Subjektbezug auf den Betrachter, beziehungsweise auf uns als sozusagen Adressaten einer solchen Vermittlung hin. Das heißt, es wird dann eben gezeigt auf den Landkarten, es rückt näher. Ob das die Front ist, ob das irgendwie die Vogelgrippe ist, ob das irgendwie sonstige Dinge sind, ob das eben die Zahl der Einschläge beim Terrorismus ist. Das heißt, es wird sozusagen automatisch sozusagen der Betrachter oder eben entsprechend der Adressat mit angesprochen. Und das Fünfte, was dann eben ganz zentral eine Rolle spielt, ist sozusagen die Behauptung, es gibt keine Alternative. Wir können im Prinzip nur sozusagen wählen, Kampf gegen den Terror, ja oder nein. Da sind sozusagen fünf Operationen, mit denen man also sehr deutlich eigentlich sagen kann, da werden Kampagnen gemacht. Und mit dem letzten einher geht ja auch immer noch die Behauptung, dass wenn man es nicht tut, man ja im Grunde genommen schon ein großer Volksfeind ist und also das Leben von Hunderttausenden aufs Spiel setzt. Also es wird ja auch immer an so ein subjektives, schlechtes Gewissen von dir selbst appelliert, so nach dem Motto, mag ja sein, dass alles ein bisschen übertrieben ist, aber willst du wirklich aufs Spiel setzen, dass also das alles in die Luft geht? Ja, oder Kampagne wird halt gesagt, der Gutmensch. Also wer jetzt noch zweifelt, ist ein Gutmensch. Das ist dann auch so ein Stichwort, mit dem also sehr schnell stigmatisiert wird, ganz einfach. Ich mache jetzt ein Beispiel an die Wand. Ja, mach oder? Das. Ja. Kann man das hinten lesen? Vielleicht beantwortet das auch so ein bisschen die Frage, was ich gemacht habe. Also dieses zweite Beispiel einfach, da steht nicht drin, man muss unbedingt Angst haben, sondern da wird einfach gesagt, es sind Bilder, die an SARS erinnern, an Ebola und Tschernobyl. Da hilft es den Rüganern wenig. Dass Experten beteuern, bei der Vogelgrippe handelte es sich um eine Tierseuche, die für Menschen kaum gefährlich sei. Also einfach, dass da sprachlich diese Seuche in den Zusammenhang mit SARS, Ebola und Tschernobyl gesetzt wird. Also da hat kein Mensch vorher dran gedacht, die jüngere Generation kennt das vielleicht auch überhaupt gar nicht. Hier schafft er es einfach mit diesem simplen Vergleich, egal ob sie es damit zu tun hat und egal ob die ob man das so glauben mag, einfach die Seuche in diesen Zusammenhang zu stellen, als einen Zusammenhang zu behaupten, etwas damit einfach zu vergleichen. Und da, also einfach weil die Frage nach den Mechanismen kam, es reicht einfach, wenn man das hinschreibt. Also neben dem, dass man sagt, es gibt bestimmte Metaphorik, neben dem, dass man sagt, es gibt Argumentationsweisen, die kennt man auch aus Kriegsdiskursen und aus allen möglichen anderen Bedrohungssachen, einfach in diesen Kontext setzen. Das ist, die Intentionen sind ganz profane Verkaufszahlen. Ja. Die Intention ist an der Stelle völlig egal. Also es ist völlig egal, was der Spiegel sich oder der Autor sich an der Stelle gedacht hat, aber tatsächlich sagt, mit SARS, Ebola und Tschernobyl erreiche ich eine Schlagzeile, die sich verkaufen lässt. Er schreibt den Text so hin und die Leute lesen das und denken, ach, Tschernobyl sogar. Oder sie sagen sowieso das, was jeder sagt, naja. Ja. Ich finde die Beispiele spannend und da kann ich auch meine Frage von vorhin ein bisschen konkretisieren. Und zwar habe ich so die Idee oder das Ideal, dass Medien Kritik üben müssen als Funktion. Woran üben Sie denn Kritik in den drei Beispielen? Die üben, also jeder in jedem anderen Artikel, das habe ich jetzt, den Sie schreiben, üben Sie quasi die Selbstkritik zum Beispiel. Also dass mal, dass die Medien, dass das Virus überhaupt gar nicht so schlimm ist, sondern dass die Medienberichterstattung diejenige sei, die alle in Angst und Panik versetzt. Das schreiben die und sagen die in den Nachrichten beispielsweise. Also wenn du jetzt richtig nach einer Kritik suchst, kannst du zuallererst auf diese Plumpe, die sie selber die ganze Zeit betreiben, wir sind schuld, wenn da wieder was irgendwo... wenn da wieder ein unschuldiger getroffen ist. Also ich glaube, die Erzeugung von solchen Phänomenen funktioniert ja auch vor allem dann, wenn es eben nicht nur die Medien sind, also zum Beispiel nicht nur die Tageszeitungen oder das Fernsehen, in dem permanent darüber debattiert wird, ob nun das ganz gefährlich ist oder vielleicht doch nicht, sondern sich das einfach mal auf alle Teilbereiche der Gesellschaft erstreckt. Das ist ja auch das Phänomen von Diskursen, ja, dass man eben nicht sagen kann, dass es findet nur in den Zeitungen statt, sondern es wird natürlich in der Politik debattiert, im Bundestag eine Aktuelle Stunde veranstaltet, es wird im Kindergarten vor irgendwas gewarnt, den Kindern das Händewaschen besser beigebracht und so weiter. Es gibt ja tausend Bereiche, in denen das einfach zu einem gesellschaftlich relevanten Thema gemacht wird. Das wird es ja nicht von den Zeitungen. Die sind da bestimmt in ganz besonderer Art und Weise beteiligt und spielen bestimmt auch eine größere Rolle als die Kindergärtnerin. Aber richtig dramatisch oder richtig funktionieren wird es ja gerade dann, wenn es eben wirklich alle gesellschaftlichen Bereiche betrifft, in denen die Behauptung, das ist was ganz Gefährliches, als Grundprämisse steht und der die meisten Leute zustimmen. Müssen nicht alle zustimmen, aber dass das irgendwie was Wichtiges ist, ist ja, glaube ich... Ich meine, auch genau darauf geht das. Also die Wahl, die lassen sie dir, ob du Angst hast angesichts der Sache oder ob du sie nicht hast. Das ist, glaube ich, nicht der Tenor, oder das, klar, so wird es vorgetragen, aber das ist nicht beabsichtigte oder unbeabsichtigte Anliegen oder unbewusste Anliegen an der Stelle. Aber wieso bringt man Kindern das Händewaschen durch Angstnarkose bei? Also das ist jetzt überspitzt. Ja, weil es nicht ums Händewaschen geht. Aber es sollte ja eigentlich ums Händewaschen gehen. Ja, aber um den Satz fertig zu machen, du sollst es erstmal als eine gesellschaftlich relevante, problematische Situation anerkennen. Du sollst das nicht als einen Virus und ich lasse mich dagegen impfen, sondern du sollst jedes Interesse in dieser Gesellschaft, die mögen dann am Ende sehr gegensätzlich sein, im Islam und in den Seuchen, die sollst du wahrnehmen. Also das jetzt gar nicht im Sinne von, man merkt, dass sie dir die Wahl zwischen Angst und Nichtangst lassen, merkt man ihnen daran oder merkt man dem an. Ja, also ich glaube, was ich ganz am Anfang gesagt habe, mit diesem sich ängstigen. Ich glaube, dass man schon sagen kann, die Angst ist halt auch da. Das heißt, also es ist nicht, dass jetzt nur gemacht wird oder dass irgendwelche Leute da sitzen, die steuern oder die im Prinzip natürlich, kann man sagen, bestimmte Medien wollen Aufmerksamkeit, andere wollen was verkaufen. Aber auch bei diesen Zitaten könnte man schon sagen, dass derjenige, der es geschrieben hat, den Eindruck hat, ich schreibe was auf, was die Leute wissen wollen. Und es ist wahrscheinlich auch nicht falsch, dass die Leute tatsächlich Verschiedenes wissen wollen. Auch im Kindergarten fragen tatsächlich die Mütter dann nach oder die Väter, sollen wir jetzt mehr Hände waschen, sollen wir es nicht machen? Sollen wir noch was mitgeben? Sollen wir noch irgendwie ungewaschenes Obst, gewaschenes Obst? Und die Bedürfnisse sind ganz einfach da. Also jedes Interesse ist da und da kann man auch wieder sagen, dass es jeder, der Kinder hat, wird sich an der Stelle auch da wirklich für interessieren. Wie groß ist denn die Gefährdung für ein Kind? Wenn tatsächlich eben jetzt ein bestimmter Virus überspringt. Und es ist auch ganz klar, es gibt einen alten Aufsatz von Heinrich Popitz, der so ein wichtiger Soziologe 60er Jahre war, der hieß, wie viel Wahrheit verträgt eine moderne Gesellschaft? also das ist nochmal zitiert worden, als vor einigen Jahren ein Bestseller erschienen ist, der hieß Tote haben keine Lobby, war eine Journalistin, war auch eine Spiegeljournalistin gewesen, die hatte im Prinzip nochmal so ein Buch geschrieben darüber, über nicht aufgeklärte Morde, insbesondere im Familienbereich. Und da war die These gewesen, jeder zweite Todesfall im Familienbereich ist möglicherweise ein Mord, wird aber nie durch, kommt nie auf, weil im Prinzip der Hausarzt kennt die Familie, sagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass der Mann, die Frau sich gegenseitig umgebracht haben. Also wenn den Totenschein ausgestellt hat, sie fragt im Bett oder in der Badewanne, das war's. Und das kann man tatsächlich sagen, da gibt es eine ganze Reihe von Indizien, darauf hinweisen, dass ein größerer Teil, dass eine ziemliche Dunkelziffer da ist bei Toten im Familienbereich. Das Problem, was der Popitz angesprochen hat, ist ganz, ganz deutlich. Wenn ich tatsächlich wüsste, wie viele Morde passieren im Familienbereich, würde im Prinzip die kostbare Ressource Vertrauen, die eine Gesellschaft unbedingt braucht, völlig zerstört werden. Das heißt, Gesellschaften können sich nicht leisten, alle Wahrheiten tatsächlich zu präsentieren, sondern es müssen im Prinzip mittlere Ebenen geschaffen werden, und das sind die Medien, auf denen Wahrheiten transportiert, aber auch, man könnte sagen, ein Stück weit stillgestellt werden. Das heißt, werden nicht alle Wahrheiten transportiert, sondern werden immer bestimmte Wahrheiten transportiert. Das, was im Prinzip die Bevölkerung wieder braucht und auch sucht, ist sozusagen mehr Aufklärung. Deswegen wird aus einem Buch dann plötzlich, was also über Dunkelziffern handelt, wird ein Bestseller. Da kann man jetzt auch schlecht sagen, dass es gesteuert, sondern es ist eben beides. Das heißt, wir haben im Prinzip diese Dunkelziffern und ein gehöriges Maß an Nichtwissen, das eine Gesellschaft auch braucht. Gleichzeitig braucht eine Gesellschaft aber auch wiederum die Impulse zur Aufklärung, zum Nachspüren, die Detektive und das Interesse am Kriminalroman, was eine ganz, ganz zentrale Ressource ist, sozusagen sowohl für Vergnügen wie auch wiederum zur Angsterzeugung ist. Das ist auch, da ist es so, dass die Leute dann eben Tatorte, was da immer kommt, sich anschauen mit dem gelinden Gruß, naja, das passiert bei denen im Wohnzimmer, bei uns passiert es nicht. Sind wir uns da ganz sicher, dass es nicht passiert und so weiter. Also diese Art von Mischung aus sozusagen Faszination, Schrecken und Vergnügen, die ist halt entsprechend da. Und das ist genau sozusagen die Art und Weise, wie eben mit Ängsten ein Stück weit gespielt werden kann, aber Ängste auch abgerufen werden können. In dem Moment, wo jetzt sozusagen ganz massive gesellschaftliche Diskurse darüber gelegt werden, also Islamfeindschaft, also eine Kampagne mit einer Seuche oder eine bestimmte Art von Aufklärungshysterie, das war ja bei HIV am Anfang auch so gewesen. Das heißt, wenn sozusagen ganz bestimmte Kampagnen gesetzt werden, dann ist im Prinzip natürlich die Möglichkeit auch da zu manipulieren und tatsächlich Leute in eine bestimmte Richtung zu schicken. Und es ist natürlich auch die Möglichkeit da, dass eben Behörden Katastrophenschutzpläne machen, dass sie stolz darauf sind, dass sie gemacht haben, dass sie zeigen können, wie wichtig sie sind und so weiter. Das heißt, eine ganze Reihe verschiedener Interessen, die alle an diesem Thema Angst mithängen und das alle auch bedienen, die aber im Prinzip auch wiederum in Schach gehalten oder ein Stück weit zurückgeschraubt werden müssen. Zum Beispiel eben durch so eine Arbeit, die eben das kritisch jetzt oder aufarbeitet. Aber heißt das nicht dann, dass unsere Gesellschaft eigentlich auch die Angst braucht, im Prinzip, um überhaupt zu funktionieren, zum Beispiel damit sich Politiker oder Parteien positionieren können oder damit überhaupt eine Legitimation da ist, zu handeln für Politiker? Man kann nicht einfach hier und da mal Milliarden rausgeben für irgendwelche Sachen, wenn nicht mal vorher in der Bevölkerung sozusagen eine gewisse Angst geschaffen wurde, wo man dann sagen kann, okay, die müssen das jetzt machen, weil es ist notwendig. Also diese Angst ist ja eigentlich die Triebkraft für unsere Demokratie auch, dass man immer wieder irgendwelche... Für den Abbau vor allem. Für in gewisser Weise für unsere sogenannte Demokratie. Die Parteien können sich ja erst wirklich positionieren und im Wahlkampf wirklich Stimmen gewinnen, wenn sie vorher eine Angst erzeugt haben, auf die sie dann wieder aufspringen können und sagen können, ja, gegen diese Angst können wir was tun. Also dann erzeugt ja auch jede Partei hat ihre eigenen Ängste. Also die einen, das ist eher der Klimawandel, für die anderen der Islam und für die dritten ist es irgendwas anderes, Gesundheit oder irgendwas, oder auch, es kann ja auch der Angst vor Verlust der Freiheit sein, also das ist ja auch, wo man dann die Position beziehen kann, aber eigentlich werden doch diese Ängste genau gebraucht, um überhaupt die Bevölkerung auch zu motivieren, quasi dann wieder zum Beispiel wählen zu gehen, oder? Also ich würde, glaube ich, gar nicht sagen, diese Ängste sind da, und da kommen wir auch gar nichts dran ändern, die sind da, sie können auch in dem Sinn gebraucht werden, wie Sie es beschrieben haben. Dass sie können auch. Ich bin nicht der Meinung, dass man sagen kann, die Parteien warten oder überhaupt irgendjemand wartet darauf, dass die nächste Angst losbricht. Das gibt es im Einzelfall. Also es ist ganz klar, dass eben zum Beispiel das Thema Ausländerkriminalität, die Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft vor einigen Jahren, da wird im Prinzip wirklich Wahlkampf gemacht oder so eine Kampagne wie irgendwie Kinder statt Inder oder so. Das wird halt gemacht, um entsprechend die, also um Wählerstimmen zu binden oder in irgendeiner Art und Weise sowas wie Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist ganz klar, da wird Stimmung gemacht mit der vorhandenen Angst, aber im Großen und Ganzen könnte man, glaube ich, schon auch sagen, ist es einfach so, dass eben Ängste vorhanden sind, die zum Teil auch einfach dazu führen, dass überhaupt gesellschaftlicher Zusammenhang entsteht. Das heißt natürlich, wer eine Polizei braucht, braucht die auch deshalb, weil er zum Beispiel meint, ohne Polizei müsste ich mehr Angst haben als, ohne, als mit ihr. Das ist aber, glaube ich, eine sehr verbreitete Position, die auch im Prinzip die Polizei ganz rechtfertigt, weil eben diese Ängste da sind. Also sie sind einfach schon da und dann ist natürlich immer die Frage, und das ist auch das, was, glaube ich, Julie C. oder was andere Kritiker sehen, es gibt dann immer im Prinzip die Möglichkeit, dass mit diesen Ängsten Politik gemacht wird, dass mit diesen Ängsten bestimmte Kampagnen und auch sonstige Interessen vertreten werden. Also ganz klar natürlich, die Waffenindustrie hat auch Interesse daran, dass Menschen sich sicherer fühlen, wenn sie zu Hause eine Waffe hätten. Das ist bei uns weitgehend ausgeschlossen, weil wir halt ein relativ rigides Waffengesetz haben, andere Gesellschaften haben das nicht und dann ist eben, wenn sie mit den Leuten von der American Rifle Association sprechen, dann sind die eben stolz drauf, weil sie denken, unsere Angst ist kleiner, weil ich zu Hause dann eine ordentliche Kanone stehen habe. Ja, bitte. Gleich eine Literaturwissenschaft. Können Sie bestätigen, dass es tatsächlich sowas wie die German Angst gibt, die auch in den Medien beschrieben wird? Also ist das eine Erfindung der Medien oder können Sie das zumindest in der Literatur bestätigen, dass die Deutschen die Angst vielleicht etwas stärker pflegen als andere? Also was man sagen kann, ist natürlich erstmal in dem Sinne Medienerfindung, weil wenn ich das richtig weiß, ist die German Angst entstanden aufgrund von Korrespondentenberichten aus Deutschland in englischen Zeitungen. Mhm. Also von daher war ganz klar, dass eben sozusagen im Zeitungssystem berichtet wurde, die German Angst. Die haben also da irgendwie eine besondere Angst. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, würde ich denken, das war Anfang 80er Jahre gewesen. Da ging es ums Waldsterben und um die Friedensbewegung, um die Stationierung neuer Atomraketen in Westdeutschland. Und entsprechend dann die Angst der russischen Raketen in Osteuropa und in der DDR möglicherweise stationiert worden wären. Und das hat sich in der Perspektive dieser englischen Beobachter und so auch in Frankreich sozusagen als irgendwas Unsinniges dargestellt. Das heißt, für die war die German Angst übertrieben und in irgendeiner Art und Weise merkwürdig, zum Teil auch lächerlich gewesen. So wie am Anfang der Waldsterben im Französischen auch sozusagen ein Hinweis darauf war, in Deutschland kehrt die Romantik wieder, das sind ja traurig über die paar sterbenden Bäume, wo sie doch in Wirklichkeit genauso guten Beton haben könnten wie wir auch. Also sehr kritisch und zum Teil eben ins Lächerliche auch dargestellt worden, so war die German Angst auch. Was man dann umgekehrt rum wieder uns sagen könnte, ist tatsächlich, spielt sowohl die Rolle des Waldes als auch im Prinzip die Angst, sagen wir es beispielsweise vor Kriegsgefahren oder auch die relativ starke Ablehnung jetzt des Engagement deutscher Soldaten in Afghanistan im ersten Golfkrieg, im zweiten Golfkrieg. Das hat was mit historischen Lernprozessen zu tun, die deutsche Bevölkerung tatsächlich gemacht hat. Das heißt, sie haben eben den Zweiten Weltkrieg verloren, die waren vorher ausgesprochen kriegsbegeistert gewesen, die hatten die Vorstellung auch über lange Zeit Eliten, also 19. bis 20. Jahrhundert. Jeder Zivilist ist eigentlich ein Offizier oder ein Soldat in Verkleidung. Also der wirkliche Mensch ist Soldat. Nur wenn er eben sozusagen die Uniform aus hat, ist er sozusagen eben nicht mehr richtig Mensch. Das heißt also diesen Militarismus, das gab es ja alles. Und vor dem Hintergrund gab es eben die letzten 60 Jahre sozusagen eine gewisse Art von Besonderheit im Umgang mit solchen Themen wie Atomkrieg, atomare Rüstung, auch eben entsprechend Angst vor Klimaveränderung und so weiter. Und in dem Sinne kann man sagen, würde ich denken, gibt es eine gewisse besondere Prägung, ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine bestimmte Sensibilität gibt es in Deutschland in einem stärkeren Maß im Laufe der letzten 60 Jahre, als es möglicherweise in Frankreich und England in derselben Zeit gibt. ob die falsch ist, weiß ich gar nicht. Also wie gesagt, es wird gerne so angesprochen, die German Angst, als ob die da irgendwie übertrieben wären. Gesunder Nationalismus hat noch niemandem geschadet. Ich hätte die Vorstellung gehabt, die Deutschen haben ihre Erfahrung mit, in Anführungszeichen, gesundem Nationalismus gemacht. Jetzt probieren sie. Das hat zumindest mal ein paar Generationen haben probiert, ob es auch ohne Nationalismus geht. Und meiner Meinung nach geht es ganz gut ohne Nationalismus. Also von daher muss ich mir auch von niemandem irgendwie sozusagen irgendwie einen Defekt andiskutieren lassen, nur weil mir egal ist, was Nation ist. Es geht auch ohne, meiner Meinung nach. Und das ist jetzt wiederum im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern durchaus verschieden. In England, in Frankreich hat die Aufarbeitung der eigenen nationalen Geschichte später eingesetzt mit der Beschäftigung mit der Kolonialgeschichte beziehungsweise mit dem Prozess der Dekolonisierung. Da ist auch noch einiges zu tun in verschiedenen Ländern, in Deutschland natürlich auch. Also von daher, ich würde sagen, diese German Angst, die gibt es als Facette, auch jetzt erst recht in der Literatur. Ich könnte mir die aber gut erklären aus den Verhältnissen der letzten 100 Jahre. Ich muss da auf keine Metaphysik und auch auf keine Mentalität oder Natur zurückgreifen. Hast du verglichen auch so mal versuchsweise, wie Franzosen mit Fußball? Also für Jahre nein, Fall ist ganz gut für sie, aber. Nein, ich habe nicht. Also klar, ich habe das wahrgenommen, aber ich habe es nicht ordentlich verglichen. Das ist nur mal so, dass ich sagen kann, die eine oder andere Berichterstattung taucht auch da auf oder die Art und Weise, wie sie das Gesundheitssystem dann darüber beschreiben, das gibt es da auch, aber ich weiß nicht, ob es bis ins letzte Detail. Ja. Hattest du vor, während deiner Untersuchung eine zu der Vogelgrippe? Also ich habe mir Masken besorgt, Vorrat besorgt und zwar nicht wegen der Medienberichterstattung, sondern weil ich einfach sehr uncool bin in der Frage. Und nach deiner Untersuchung, danach kam die Schweinegrippe, hast du dann irgendwie gemerkt, es ist Blödsinn, vielleicht davor Angst zu haben und bei der nächsten Grippe irgendwie keine Angst mehr davor gehabt, oder? Ich habe gedacht, dass es sehr gut ist, dass die Schweinegrippe kommt, denn waren meine Maske nicht umsonst. für meinen wissenschaftlichen Werdegang war ich sogar sehr dankbar dafür, dass es die Schweinegrippe gab, weil sie im Prinzip genau dieselben Muster, fast eigentlich auch dieselben Titel wieder aufgefahren hat. Es wurde auf dieselbe Art und Weise drüber gesprochen und es war natürlich dann auch mit der Vogelgrippe verglichen. Also einfach von dem her, dass ich hätte jetzt gesagt, dass mal abgesehen von meinem Unwohlsein, ist ja eigentlich das Interessante, dass man sagt, das ist wirklich so, dass die sich dann auch immer wieder in dasselbe Angebot der Bevölkerung machen. Und das Angebot, das strenge Angebot, nehmen es als die gesellschaftliche Problemlage wahr. Und dann sind wir halt das genug, das passende, das richtige Maß finden, eben nicht in Hysterie, aber eben auch nicht zu wenig, da sich da mit beschäftigen. So. Drei Punkte zum einen, was eben zum Beispiel auch die angeht, diese Vogelgrippe oder der Islam, dass kam, glaube ich, schon mehrfach die Frage, warum gerade irgendwie davor Angst gemacht wurde. Und dass halt zum Beispiel die Vogelgrippe eben über Medien irgendwie dann in Historie erzeugt wurde und dass halt von irgendwie staatlichen Institutionen so mein Eindruck hat, dass die den Islamproblem automatisieren. Aber dann müsst ihr wahrscheinlich noch weiter fragen, warum das so ist. Und beziehungsweise umgekehrt, scheinen dann die Medien und Staaten nicht irgendwie so ein Mittel zu einfach dazu zu sein, diese Sachen öffentlich zu machen, aber noch nicht irgendwie quasi so eine Ursache zum einen. Nächster Punkt. Sie hatten vorher zum Anfang mal gesagt, dass es wahrscheinlich niemanden gibt, der sich irgendwie hinstellt und sagt, oh Gott, der Islam, ich fürchte mich so. Vielleicht gibt es einen, aber ich glaube, es sind mehrere. Zu viele. Ich meine, die drücken sich natürlich nicht so aus, so ins Lächerliche gezogen, aber weil es ja eigentlich so lächerlich ist, aber wahrscheinlich ist das im Prinzip nicht viel anderes. Und zum Dritten hat der Naja jetzt vermutet, dass es so ein historischer Lernprozess ist, durch den die Bundeswehr dann Afghanistan so defensiv ist, aber ich glaube, es ist eher irgendwie, dass sie vielleicht durch ihre sozusagen faktischen Möglichkeiten da so begrenzt ist und sich halt nur da in ihren Lagern verschanzen kann. Und wenn halt ein paar Zauselbärte für ein Tanklaster entführen, dann muss halt die US Air Force angefordert werden. Und da die preußische Angriffsarmee halt einfach nicht mehr gepflegt wurde, hatte da halt keine anderen Möglichkeiten. Und es hat sozusagen, muss jetzt wegen nichts, habe ich gedacht, mit Lernen zu tun haben, sondern einfach mit eingeschränkten Möglichkeiten zu handeln. Naja, aber die Möglichkeiten zu handeln werden ja seit 10 Jahren, seit 12 Jahren, seit 98 auch regelmäßig mehr. Also insofern, das scheint schon ein Lernprozess zu sein, ob der jetzt positiv besetzt ist, wage ich zu bezweifeln. Aber zumindest hat 98 eine rot-grüne Regierung beschlossen, dass also diese Idee, dass man nicht mehr in den Krieg zieht, jetzt auch passé ist und dass das jetzt wieder geht. Und seitdem geht es ja auch ganz gut. Also ob man jetzt noch aktiver vorgehen könnte oder ob es größeren Handlungsspielraum geben könnte, wenn es halt keine historische Situation gegeben hätte, die das immer noch ein bisschen schwierig macht, mag sein. Aber ich finde, also sind schon ganz aktiv unterwegs. Ja, eben, ja. Genau. So. Und ein Lernprozess, glaube ich, ist das in jedem Fall, ob der jetzt, man den jetzt positiv bewertet oder nicht, ist ja. Na gut, also Lernen. Daran wird ja gearbeitet, ist ganz aktuell. Also es zu positivieren, neue, ja klar. Ja, es noch besser zu machen. Und das liegt die Bundesrepublik von früher mal Platz 6, jetzt auf Platz 3 der exportierende Nationen gerückt. Das ist ja auch in dem Sinn ein Fortschritt jetzt aus der Sicht der Militärtechnik. Da kann man eben auch sagen, dass zumindest sagen wir mal, die Erfahrung, die die alte Bundesrepublik hatte, nach dem Nationalsozialismus eben sozusagen statt auf militärische Stärke und überhaupt auf Militär doch eher auf Kooperation in dem Bereich der Wirtschaft zu setzen, das war in einer bestimmten Weise ein Fortschritt. Also da gebe ich recht, im Laufe der letzten 10 Jahre ist das sehr stark ins Rutschen gekommen, ganz einfach, und behindert auch noch die Funktionsfähigkeit des preußischen Angriffs in Afghanistan im Moment. Möglicherweise ändert sich das wieder, aber das halte ich nicht für wünschenswert, das muss man auch deutlich sagen. Im Gegenteil, man könnte sagen, dass da eben da sozusagen die Hemmnisse, die noch unter Rot-Grün dazu geführt hatten, dass man mehr oder weniger den Militäreinsatz als Entwicklungshilfe verkaufen musste. Das finde ich im Prinzip, das sind Sperren, die eigentlich, könnte man sagen, einer Gesellschaft auch gut tun können. Also man muss eben nicht an irgendeinem, ich weiß gar nicht, was man sagen kann, Teil zwischen Verrücktheit und altem Imperialismus angelegten Krieg teilnehmen müssen unbedingt. Aber haben es wurde so entschieden. Das andere finde ich den Punkt, dass es natürlich viele Leute gibt, die tatsächlich Angst vor dem Islam haben. Das glaube ich auch. Klar, ich glaube das auch, aber die werden ja nicht damit geboren. Also die kommen ja nicht zur Welt. Und vor allem ist eben die Frage, was heißt überhaupt Angst vor dem Islam? Das ist ja eine zentrale Frage. Was soll damit gemeint sein? Sollen die Leute Angst davor haben, dass jemand an den Koran glaubt? Ist das die Angst davor, dass jemand mit einer Bombe unterwegs ist? Ist es die Angst vor dem Kopftuch, vor dem Ehrenmord? Wie immer, was irgendwie sozusagen alles dargestellt wird. Und da findet halt jetzt eben sozusagen so eine Konstruktion von sehr, sehr, oder eine Bündelung von sehr, sehr unterschiedlichen Ängsten und Absetzungen, also Differenzsetzungen statt, die alle sozusagen mit dem Stichwort Islam angesprochen werden, wobei dann eben dieses Stichwort Islam so allgemein ist, dass damit wiederum eigentlich gar nichts gemeint ist. Ich glaube aber, es funktioniert, also der Islam funktioniert so gut, die Vogelgrippe oder die Schweinegrippe funktionieren so gut, weil sie alle, das sagt ja auch der Text von Judith C., an den Körper anknüpfen, und das ist keine Metapher, sondern das macht ja eine Bedrohung, die letztlich so global sein soll und so irgendwie alle betreffen sollen, dann wieder ganz, ganz subjektiv. Es geht ja zum Schluss um meine ganz persönliche körperliche Unversehrtheit, die da in ganz großer Gefahr ist, ja, und der Islam eignet sich dafür, gerade aufgrund dieser Diffusität in den Zuschreibungen und deswegen, weil man ja jetzt auch weiß, dass die schon alleine aufgrund ihrer Art zu glauben, ja gar kein Problem damit haben, sich eine Bombe umzubinden und sich selbst in die Luft zu sprengen. Also das ist eben was letztlich, darum funktioniert es als Angsterzeugungsmechanismus so gut, an meine Körperlichkeit angreift, ganz real. Und dieser Vogelgrippe-Virus ja auch. Also zum Schluss bin ich da im Eimer. Und das betrifft alle. Also es wird als globales als globales Phänomen inszeniert, das aber gar nicht auf was Globales abzielt, sondern auf meine persönliche Unversehrtheit. Und deswegen funktioniert das gut, weil das einfach, das will ja keiner. Also ich will weder in die Luft gesprengt werden, noch irgendwie an so einem komischen Grippevirus draufgehen. Deswegen funktioniert die Finanzkrise so schlecht, weil... Genau, die haut überhaupt nicht hin, diese Zahlen. Also da, das ist wirklich wahr. Also diese Finanzkrise, da kann ich irgendwie sagen, ach Mann, das ist ja scheiße. Und die Banker fand ich auch schon immer doof. Aber so richtig, als große Vision, eine riesen Angst jetzt zu kriegen, funktioniert das nicht. Darum ist es auch schon wieder vorbei oder war auch gar an keiner Stelle so stark virulent, dass irgendjemand diesen permanenten Berichterstattungen über Rettungsschilder und Schirme und weiß nicht was, noch irgendwas abgewinnen konnte. Das wurde einfach nicht so konkret, weil das nicht mich und mein, also es betraf vielleicht so ein bisschen mein Geld, das ist, aber auch bloß, wenn man was hat, das waren ja auch nicht mehr so viele. Also ich glaube, Sachen, also so eine Angsterzeugungsgeschichten funktionieren am allerbesten, wenn sie immer in sich tragen, egal wie, dass es meinem Körper am Ende nicht mehr so gut geht. Also das ist der Subjektbezug, was ich auch gesagt habe. Und genauso ist es irgendwie doch sinnvoll, irgendeine Art Bild zu haben, auf das bezogen man eben diesen Charakter festmachen kann. Also ob das jetzt, wie gesagt, Saddam Hussein ist, ob das irgendwie der Alte vom Berge ist, der vom Spätmittelalter schon irgendwie in Rechnung gestellt wurde, eben auch jemand, dieser, also französisch heißt ja jemand ermorden, Assassiné. Das sind die Assassinen, die da angesprochen werden. Also im Hochmittelalter eine Legende, die davon ausgeht, dass irgendwo in den Bergen des Libanon der Alte vom Berge sitzt. Also eben ein Mensch, der über hunderte von Killern verfügt und die eben sozusagen in der damals bekannten Welt die ausschicken kann und eben entsprechend Meuchelmorde begehen lassen. Und halt eben von Osama bis zum Alten vom Berge, das ist wirklich ein Katzensprung sozusagen. Also ganz wenig. Und was eben dazu gehört, wir haben auf der einen Seite dieses Bild, also ich würde dann doch gerade gerne noch zwei Bilder zeigen. Das war der Spiegel von Weihnachten 2007. Das ist der Koran. Und was man hier eigentlich sehen kann, ist ja doch, es ist ein Gespenst, was wir sehen. Das ist wieder ganz typisch. Wir haben kein Gesicht, sondern wir haben im Prinzip wirklich so eine Art Verkleidung. Wir haben dann der Star in dieses Buch hineinschaut und das mächtigste Buch der Welt. Ich habe jetzt nicht gezeigt, also man kann das, ich würde ja nicht gerne empfehlen, aber wenn man sich erkundig machen will, ist es doch zu empfehlen. Wer auf Politically Incorrect geht, findet da ebenfalls diesen Titel und dann 30, 50 Seiten Stellungnahmen der Nutzer, die in Politically Incorrect sich äußern. Und da hat man sozusagen den gesamten Hass des Abendlandes seit den Kreuzzügen wieder versammelt und nimmt auf alles, was in irgendeiner Art und Weise abweichend ist von dem, was wir sind. Wer wir sind, wissen wir gar nicht. Aber wir wissen es ganz genau, dass wir nicht Sie sind. Und schon gar nicht eben sozusagen so eine Art Mensch oder irgendwas, was da steht, so eine Gestalt ohne Gesicht. Und da könnte man wirklich sagen, da wird sozusagen Kollektivsymbolik angesprochen. Denn vor so einem Gespenst, also vor so einer, das ist ein typisches Gespenst ganz einfach. Davon lebt die Schauerliteratur, davon leben im Prinzip die Horrorfilme seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Und das wird jetzt eben sozusagen ins Feld geführt, um deutlich zu machen, das mächtigste Buch der Welt. Was soll denn das heißen? Bis in die Nazi-Zeit und in vielerlei Hinsicht auch heute noch im Internet gelten die Protokolle der Weisen von Zion als das mächtigste Buch, also eine der antisemitischen Hetzschriften aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und das wird jetzt also so übertitelt und wie gesagt, das ist der Spiegel. Das heißt also, der spricht dann schon eben ein Publikum auch an, was mitreden möchte, was also sich auch gebildet genug oder informiert genug sieht, um eben entsprechend zu denken, wir machen uns Gedanken über die Entwicklung der Gesellschaft und dann wird eben entsprechend so bebildert. Ein zweites Bild, was ich noch zeigen wollte, das kennen auch viele, das ist dieses hier. Das war das Scheitern der multikulturellen Gesellschaft. Und da ist natürlich auch riesige Klassen aus Verschwindet da im Hintergrund. Diese Kopftuchfrauen, dann hier vorne die jugendlichen Gewalttäter, ich weiß nicht, wie das Instrument da heißt, das in der Hand hat. Und dazu dann eben noch, und das ist natürlich auch nochmal irgendwie ganz peinlich, eine Frau ohne Kopftuch, die aber als Freiheitsheldin da steht, und auch das darauf hat Jürgen Link hingewiesen, die Bewegung des Fortschritts geht immer von links nach rechts, in unserer Lesart. Die Frau kommt aber von rechts nach links. Das heißt, die stoppt unseren Weg. Die will zurück ins Mittelalter. Die will sozusagen alles, was sozusagen geschaffen ist, mit ihrer Fahne da zurückführen. Was man noch sagen muss, das Peinliche ist an diesem Bild, dieses Bild ist ein Fake. Das heißt, die Frau, die ist bekannt, die hat einen Namen, das ganze Bild von dieser Frau im Vordergrund wurde aufgenommen bei einer Protestdemonstration gegen die Ermordung von einer türkischen Familie 1993 in Solingen. Das war eine der ersten großen Gewalttaten von Nazis, die damals eine ganze Familie, eine türkische Familie in Solingen verbrannt hatten mit einem Brandattentat. Und da gab es eine Protestversammlung von Menschen in Solingen. Da steht diese Frau in Wirklichkeit. Das heißt, sie hat mit dem, was hier gezeigt wird, überhaupt nichts zu tun. Ich beziehe mich auf einen Bericht aus der Süddeutschen Zeitung, der sich selbst wiederum auf ein Gespräch mit dem Justiziar des Spiegel bezieht. Und da wird dann gesagt, es tut uns leid, wir haben wirklich einen Fehler gemacht und haben die Bilder falsch zusammengestellt. Aber das finde ich die Perfidie schlechthin, wenn man so also sagen muss, dass hier jemand, der sozusagen gegen rassistische Gewalt protestiert, und zwar in den Medien der Bundesrepublik, ohne Kopftuch, mit der Fahne auf der Straße, also ganz integriert in das, was wir für politische Kultur einer freien westlichen Gesellschaft halten, der steht jetzt hier auf dem Spiegel Titel drauf, um deutlich zu machen, die multikulturelle, das Scheitern der multikulturellen Gesellschaft. Also so wird wirklich, kann man sagen, Stimmung gemacht und wird wirklich, da kann man sagen, wird jetzt manipuliert, ganz einfach. Aber wie gesagt, ich würde noch mal gerne sagen, das ist, sonst würde ich das auch jetzt heute Abend gar nicht hier vertreten wollen, wenn ich davon überzeugt wäre, dass wir wirklich sozusagen in einer Verschwörergesellschaft leben würden, in der also einzelne kleine Gruppen sozusagen alle anderen am Faden durch den Kakao ziehen oder am Faden manipulieren, dann würde unsere Gesellschaft anders aussehen. Ich bin eigentlich schon der Meinung, dass es sich lohnt, das zu kritisieren, es lohnt sich etwas zu wissen. Es gibt genug Zahlen, die zu allen möglichen Debatten, also auch hier kann ich noch was mit der Uni Halle verbunden ist, wir haben Herrn Hauschild hier, Professor für Europäische Ethnologie, der hat eine sehr schöne Studie anfertigen lassen, in dem es gibt ja dieses schöne Stichwort zum Ehrenmord. Also Ehrenmord, typisch für, ich weiß nicht was, Mittelmeer, für den Islam, für die Türken und so weiter. Und an der Universität Tübingen haben die im Projekt sämtliche Staatsanwaltschaften in der Bundesrepublik befragt, was wissen sie, also was liegt vor an Aktenmaterial zum Thema Ehrenmord. Das ist aufgearbeitet worden und dann sind die Fälle dokumentiert worden. Und dann wurde gefragt, gibt es an irgendeiner dieser Fälle, die ja dokumentiert sind, tatsächlich haben irgendwelche Väter, Brüder, sonst jemanden in irgendwelchen Zusammenhängen Mädchen oder Frauen umgebracht. Jeder dieser Fälle ist in sich kriminell und ist in sich so verworren, dass man tatsächlich sagen kann, hier ist ein riesiges Unglück geschehen. Wenn Eltern ihre Kinder umbringen oder eben Brüder ihre Schwester umbringen, dann ist das erstmal kann man sagen, eine Katastrophe für die Familie, die ihre Gründe hat in den unterschiedlichsten, zum Teil wirtschaftlichen, zum Teil absurdesten, ideologischen und zum Teil auch religiösen Motivationen. Aber keiner dieser Fälle hat sich in irgendeiner Art und Weise nutzen lassen, um zu sagen, das ist typisch für die türkische Kultur oder für die mediterrane Kultur, dass dort dieser Ehrenmord stattfindet. Sondern einzelne Fälle sind Fälle von Katastrophen, so wie im anderen Fall Mord aus Eifersucht. Die Germanisten werden die Emilia Galotti kennen. Da ist ein Ehrenmord dokumentiert bei Lessing. Das heißt, Gründe gibt es dafür. Das ist auch etwas, was in Europa vertraut ist, das sozusagen so zu projizieren und zu sagen, das ist typisch für irgendeine islamisch-türkische oder sonst wie fremde Kultur, das muss man halt zusammenfassend sagen, das geben die Fakten nicht her. Bitte. Was ich jetzt hier so mitbekommen habe, das bezieht sich ja unter anderem auch auf Medienkritik und auf die Vorstellung, dass wir vielleicht mit ein bisschen guten Willen und ein bisschen Zutun Medien haben könnten, die wahrheitsgetreu und weniger angstinduziert berichten. Und ich glaube, das ist eine Vorstellung, die uns verabschieden müssen, leider. Also ich hätte es gerne, wenn es so ginge, aber ich glaube nicht mehr daran, dass es so funktioniert. Da ich glaube, dass wir sozusagen an eine Komplexitätsschwelle oder mittlerweile schon eine Komplexitätsschwelle überschritten haben, die es dem Einzelnen unmöglich macht, unter dem Angebot an unwahren und wahren Informationen das für ihn Relevante überhaupt noch herauszusuchen. Und deswegen sind alle Versuche der Angst, auf diesem Wege Herr zu werden, ja, beispielsweise durch eine wahrheitsgetreuere Berichterstattung, meines Erachtens auch zum Scheitern verurteilt. Aber es gibt, ich setze auf einen anderen Weg, der sieht so aus, als jeder für sich selbst die tief in ihm selbst angesiedelte Wahrheit oder das Wissen um die Wahrheit finden lernt. Das ist zum Beispiel, sagt man, Intuition dazu. Dass jeder in die Lage versetzt wird, wenn er mit einer Information von außen konfrontiert wird, diese Information zu gewichten, ist sie für mich bedeutsam oder ist sie nicht bedeutsam, vielleicht auch den Wahrheitsgehalt dieser Information zu bewerten. Und das funktioniert dann, wenn die Menschen ausgebildet sind in ihrer Intuition. Und das ist ein Weg, wie wir trotz der zunehmenden Komplexität mit den hier beschriebenen Ängsten umgehen lernen können und in eine Form von Sicherheit leben können. Kann ich darauf antworten? Ja, also, klar. Oder Fragen stellen? Ich meine, Intuition, wenn es doch eigentlich daran ist, was Kleid nicht erlernen kann. Das ist doch intuitiv einem schon eingegeben. Wie kann man das denn lernen? Indem man die Hüllen, die diese Intuition verdecken, ablegt. In welchem Moment ist das? Ja, beispielsweise der Glaube, dass alles von außen wichtig und richtig ist und dass je mehr Informationen ich in mich hineinfließe, desto näher ich der Wahrheit komme. Sagen wir mal so, am besten ist es, Erfahrungsräume aufzusuchen, die man ausprobieren kann. Wo man, ohne dass man große Risiken eingeht, auch mit einer gewissen Abenteuerlust sich in solche Situationen hineinbegibt. Probier sie einfach mal aus, ob ich es mitkriege, was wichtig ist und was für mich wichtig ist. Das stimmt übrigens, also ich wollte es jetzt nicht unterbrechen, aber der Anfang, der stimmt einfach nicht, dass die Medien nicht Wahrheiten aufschreiben. Also da sind so viele, also ich habe das ja verglichen, das ist so, da stehen alle Fakten unverfälscht drin in den Medien. Also dass die irgendwie nicht wahrheitsgetreu schreiben würden und dass man sich dagegen kritisch wenden sollte. Die Frage ist doch immer, wofür stehen die Fakten? Wofür steht das ganze Wissen? Wofür stehen die... die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die in so eine Medienberichterstattung reingeschrieben werden, wofür stehen die? Nicht, also, das ist, also ich fühle mich im Prinzip falsch verstanden, beziehungsweise geht es an dem vorbei. Was hier diskutiert worden ist, das ist nicht in der Sinn gewesen zu sagen, Medien verfälschen und man sollte irgendwie lernen, dass man das erkennt. Ich will auch gar nicht sagen, dass sie bewusst verfälschen, sondern sie bringen einen Boost an Informationen, der dem Einzelnen gar nicht mehr dienlich ist. Das stimmt nicht. Ich wusste, wie viele Masken ich mir kaufe, ich wusste, wie viele Konserven ich mir kaufe, wo ich die Impfstoffe kriege, wer sie nicht kriegt, das weiß man doch alles. Ja. Das ist total sortiert. Und zwar jeder Artikel immer wieder aufs Neue. Also das ist wirklich kein Boost an Informationen. Das ist vereinfacht. Ich will sagen, mich hat das Ganze nicht interessiert. Ich habe das an mir vorbei. Ja, dann bleibt halt der Boost, aber das ist nicht die Stellung. Die Frage ist ja aber nicht so sehr, ob das für den Einzelnen funktioniert, sondern faktisch ist es ein gesellschaftliches Phänomen, was erzeugt worden ist. Ansonsten stünde es in gar keiner Zeitung. Also und das, auch ich bin zum Beispiel nicht losgegangen und habe Masken gekauft, was wahrscheinlich tatsächlich eher daran liegt, dass ich nicht so eine Angst hatte wie du. Aber auch selbst wenn ich losgegangen wäre, wäre das nicht der Beweis dafür, dass es ein gesellschaftliches Phänomen ist oder nicht. Es ist einfach ein Thema. Und das also bringt ja in gar keine Richtung irgendwie weiter, wenn ich sage, das lasse ich einfach nicht an mich rankommen und dann ist das Thema ja bloß trotzdem noch da. Das Thema interessiert sich nicht so besonders dafür, ob der Einzelne jetzt findet, dass es ein Thema ist oder nicht. Ja, mir geht es bloß darum, ist das etwas, wo wir an Sicherheit gewinnen können, oder ist es etwas, was wir im Prinzip, worauf wir zumindest in dieser Beziehung Sicherheitszugewinne verzichten können. Ich glaube, was das betrifft, Zugewinn an Sicherheit, können wir darauf verzichten. Wir können es als Unterhaltung ansehen. Wenn einer gerne solche Geschichten liest und sich davon inspirieren lässt, unterhalten lässt, dann ist es nichts anzuwenden. Okay, das ist ein schönes Schlusswort, aber es ist ein Schlusswort. das soll jetzt nicht heißen, dass die Diskussion damit gedeckelt ist. Man ist natürlich jetzt frei, sich die Referenten, so wie sie in den Hühner verweilen, zu schnappen und die brennende Frage zu stellen. Ich glaube, es waren gute eine Stunde, ich weiß gar nicht, wie lange wir gesessen haben, um Einblick zu kriegen. Zwei. Sagt Sebastian. Ernsthaft? Es kam mir kürzlich. ich bin in Bordeaux, weil ich gesagt habe, es ist doch eine Stunde. Okay. Ich habe Einblick gekriegt, wie man zum Beispiel Texte sortiert, wie man drauf guckt, was die 5 Punkte sind. Ja, ich danke nochmal den Referenten. Herzlichen Dank für Bordeaux.